Sind Leute im Overflow? Wissen wir das? Alle hier. Wunderbar, wunderbar. Ich wurde auch gefragt, ob ich bereit wäre, Bücher zu signieren. Das mache ich sehr gerne. In der Pause, ich weiß nicht, am besten dort beim Büchertisch, werde ich dann gerne auch die Bücher signieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es 15 oder 16 Bücher sind, die ich geschrieben habe, aber auf jeden Fall 15 sicher. Und ich wollte nie ein Buch schreiben. Das war etwas für mich als das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, je Autor zu sein. Und als Gott zu mir gesprochen hat, vor vielen, vielen Jahren über das erste Buch, das zu schreiben, habe ich mich lange gegen ihn gewehrt. Ich habe gesagt, das bin nicht ich, das ist der Falsche. Und ich habe eigentlich einfach nicht zu schreiben begonnen. Ich habe begonnen zu schreiben beim ersten Buch. Das war ja schon vor so langer Zeit. Da gab es ja nicht so moderne Technologien. Computer waren noch sehr am Anfangsstadium. Und nach endlosen Stunden Arbeit hatte ich alles verloren. Und dann habe ich gesagt, okay, aus, fertig. Und eines Tages sagte Gott zu mir, okay, Rainer, die Botschaft muss raus. Und wenn du es nicht schreibst, dann werde ich zu jemand anders reden und jemand anders bitten, dass er das schreibt. Da haben wir gedacht, jetzt bin ich in Trouble, jetzt muss ich gehorchen. Und habe dann auch das erste Buch geschrieben und dann das zweite, das dritte, das vierte. Und die Bücher sind hier zu erhalten. Und es ist erstaunlich, als ich gemerkt habe, dass es so klar der Auftrag Gottes ist für mich, eben auch diese Bücher zu schreiben. Dann habe ich gesagt, okay Herr, ich möchte an den Büchern keinen Cent verdienen. Und wir haben uns verpflichtet, jeden Cent entweder den armen Kindern in Brasilien zu geben oder in die Mission zu geben. Und ich habe das Zählen verloren. Ich denke, wir haben bestimmt schon über 1 Million Bücher verkauft. In, ich glaube, 16 oder 17 Sprachen wurden sie übersetzt. Und ich staune immer wieder, wie Gott sowas tun kann. Es ist erstaunlich, wie die einfach überall auf der Welt hinkommen. Und wie Gott einfach so großartig ist, wenn wir lernen, im kindlichen Vertrauen ihm einfach nachzufolgen. Sind Leute hier, die gestern Abend nicht hier waren, könnt ihr mal doch eine ganze Anzahl. Okay, ich möchte euch kurz an, geht es, dass wir das Video kurz zeigen? Schafft ihr das? Wenn es geht, mit entweder ganz leisem Ton oder ohne Ton, damit ich dazu kommentieren kann. Ich zeige euch hier ein Video, das ich zusammengestellt habe über unsere Arbeit mit den Kindern in Brasilien. Ah, hier oben ist es. Okay. So hat alles begonnen, als ich diese Dinge gesehen habe. Jetzt könnt ihr das Licht gerne ausmachen, damit die Leute das gut sehen. Das ist unser Projekt. Welches unser zweites Projekt bei Natal. Die Kinder, die haben keine Zukunft. Hier ist das erste Heim, das wir aufgemacht haben, wo die Kinder gutes Essen bekommen, wo wir den Kindern jeden Tag Dinge beibringen vom Wort Gottes, wo sie ihnen Nahrung geben, wo sie Schulunterricht haben. Die meisten Kinder sind Analphabeten, wenn sie zu uns kommen. Und die lernen dann auch lesen und schreiben. Und die Strahlen der Gesichter, die man sieht nach kurzen Wochen, die Veränderung der Kinder. Hier ist der Bau unseres Waisenhauses, das jetzt im Dezember aufgemacht wird, in Teresina im Südosten Brasiliens. In diesem Bundesstaat ist die größte Kinderprostituiertenrate von ganz Südamerika. Man kann sich nicht vorstellen, was dort alles geschieht. Wir haben Geschichten gehört von 3-4-jährigen Mädchen, die verkauft wurden, einfach aus Mangel an Essen. Und diese Kinder, die heißt Debbie, die Kleine auf dem Rad, eine meiner Lieblingsmädchen in unserem Waisenhaus. Ich glaube, weil der Name passt. Wir hatten dort so einen wunderbaren Sportplatz gebaut. Und das ist das Projekt, das wir hoffentlich nächstes Jahr zu bauen beginnen werden. Schaut euch mal diesen Video an. Es ist von der Architektin gemacht. Wir haben vor, ein Missionszentrum zu bauen auf diesem Grundstück mit 35.000 Quadratmeter. Und die Arbeit wird bald beginnen, wo wir dann für die Ärmsten der Ärmsten auch so Outreaches machen können, dorthin gehen können und auch nicht nur dorthin gehen können. Ich habe es immer wieder gesagt, ich habe es leid, einfach den Armen ein bisschen Reis und Bohnen zu bringen. Das ändert doch nichts. Sie brauchen nicht nur Jesus, aber sie müssen rauskommen aus dieser Mentalität. Und das ist auch unser großes Ziel, dass wir dort dieses Zentrum bauen, wo dann die Kinder und die Jugendlichen rauskommen aus den Slums, zu uns kommen, den Tag verbringen und sie lernen können zu arbeiten und selbst aus ihrem Leben etwas zu machen. Und das ist eben dieses Projekt, das wir vorhaben im Jahr 2023 mit dem Bau beginnen. Und wie genial Gott getan hat, Dort sind 35.000 Quadratmeter. Das Waisenhaus steht bereits, das wird jetzt bald aufgemacht. Und Debbie sagte, ich möchte auch Teil dieser 35.000 Quadratmeter, möchte ich eine Farm haben. Und denn damit erstens Jugendliche dort auch lernen können zu arbeiten und damit wir auch gleich die Nahrungsmittel für das Waisenhaus haben. Und wir gingen dann hin und wir gingen die ganzen 35.000 Quadratmeter ab und alles, was ich dort, herzlichsten Dank, und alles, was ich dort durchspaziert habe, habe ich gesagt, hier bauen wir das, hier bauen wir jenes, hier bauen wir dieses. Und am Ende dieser, ich weiß nicht, eine Stunde, wo ich durchgegangen bin, sagte David zu mir, und wo ist Platz für meine Farm? Wo kann ich meine Dinge anpflanzen? Und ich sagte, Liebling, wir müssen diese Sachen bauen, wir müssen dieses Missionszentrum bauen. Und sie sagte, aber meine Farm, warum nur das, was du willst und nicht das, was ich will? Und wisst ihr, und ich sagte zu ihr, und unser Direktor von Waisenhaus war dabei, unser Bauleiter von allen Projekten in Brasilien, und es war so ein innerlicher Kampf, es zerriss mir das Herz, am liebsten hätte ich gesagt, okay, mach deine ganze Farm, ich baue gar nichts, weil ich gerne wollte, dass sie was hatte. Aber ich war wirklich so zerrissen, und wir gingen weg von unserem Projekt, wir gingen in ein Kaffeehaus, tranken einen Kaffee, der unser Bauprojektleiter und die Waisenhauskoordinatorin und Debbie und ich. Und wir saßen dort beim Kaffee und ich, in meinem Herzen sagte ich so, Jesus, wo ist Ihre Farm? Und das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt von unserem Baukoordinator von ganz Brasilien. Und nach dem Telefongespräch sagt der Reinhard, es gibt einen Kilometer entfernt, oder 1,2 Kilometer, glaube ich, ja, etwa einen Kilometer entfernt vom Waisenhaus, wo ihr das alles baut, da ist einer, der hat eine Farm und der will sie verkaufen. Ich habe gesagt, kauf sie. Kauf sie. Und wir saßen dort zusammen bei diesem Café und ich sage zu Florencio, so heißt er, ich sage, okay, mach mal, geh mal sicher, dass alles rechtmäßig okay ist. In Brasilien weißt du ja nie. Der verkauft irgendwas, was gestohlen wird oder was er gestohlen hat oder Grundstück, das ihm gar nicht gehört. Also Brasilien ist ja Korruption, ist Teil der Kultur. Das ist ganz normal. Und ich habe zu ihm gesagt, mach mal sicher, dass es hier auch wirklich Papiere gibt für die Farm. Also, dass es im Grundbuch ist. Schau mal das alles. Und er hat das alles angeschaut und er hat gesagt, ist alles okay. Und wir haben dem angeboten, wir haben ihm bezahlt, was er wollte. Das waren damals circa 40.000 Euro. Und ich habe gesagt, kauf sie. Und heute haben wir sie, betreiben wir sie, bepflanzen wir sie und bewirtschaften wir sie bereits. Und wisst ihr, und wenn man lernt, dass Christus wirklich alles schon getan hat, dann wird das Leben so ganz anders. Dieser Stress, dieser Druck, dieses Schaffen müssen, machen müssen, noch was erwirken müssen, da fällt einfach weg. Weil wir wissen, stell dir vor, ich sitze im Café, ich sehe Jesus, wo ist Ihre Farm? Und das Telefon klingelt. Wie genialer kann das Leben denn noch sein? Und das haben wir auch immer wieder erlebt. Ich habe für die, die nicht unseren Rundbrief bekommen, habe ich dort beim Büchertisch, es sind zwei Listen aufgelegt. Bitte vorsichtig, ich habe das Geld Highlight aufgeschrieben, dass ich nicht verwechsel. Und zwar, wofür sind diese zwei Listen? Die erste ist für unseren Rundbrief von Brazilian Kids Care. Und ich sage euch gleich von Anfang an dazu, wir werden euch nie einen Rundbrief zu schicken, den schreibt unsere liebe Debbie einmal im Monat. Wir werden euch nie einen Rundbrief zu schicken, um euch eine Spende zu bitten. Das haben wir mit Gott abgemacht vor mehr als 3 Jahrzehnten, als wir geheiratet haben. Wir werden das nie tun. Das haben wir bis heute nicht getan, das tun wir nicht. Mein Team ist sogar angeleitet, dass wenn jemand vom Herrn aufs Herz bekommt, uns etwas zu geben und bei uns bei Brazilian Kids Care anfragt, wie viel wir brauchen, ist es denen verboten, diese Frage zu beantworten. Also wenn du bei uns anrufst in unserer Finanzabteilung und sagst, Gott hat zu mir gesagt, ich muss euch etwas spenden, wie viel braucht ihr zurzeit, dann ist ihnen verboten, euch einen Betrag zu nennen. Die müssen dann Folgendes sagen. Ihr müsst das mit dem Herrn ausmachen und gehorcht ihm. Und von dem aus, es wird nie ein Rundbrief kommen mit irgendwelchen Spendenaufrufen, aber zur Information. Weil es sind immer Leute, die sagen, ah, die Kinder, ich kann nichts tun, aber ich kann beten für dich, ich will einfach wissen, was los ist. Dann schreibt einfach eure E-Mail-Adresse ein in Blockbuchstaben, bitte. Die Leute schreiben dann irgendwas hinein, so in Arztschrift, die nicht mal der Apotheker lesen kann. Und dann sagen sie, ich habe meine Adresse auf den Rundbrief gegeben, aber ich habe den Rundbrief nie bekommen. Und wenn ich sage, wie heißt du, dann schaue ich mir das noch einmal an, sage ich, um Himmels Willen, das kann ja keiner lesen. Also im Blogbuch schreiben eure E-Mail-Adresse und euren Namen, okay? Und ihr könnt dann auch jederzeit abbestellen, wenn ihr dann nicht mehr wollt, einfach abbestellen. Und eine zweite Liste habe ich auch aufgelegt, aus einem simplen Grund, weil ich gemerkt habe, dass einige Leute ja gar nicht wissen, was ich habe vom Mentoring her. Und gestern war ich so bewegt, weil da war ein Ehepaar, die waren auch Teil unseres Mentoring und da war eine tragische Geschichte und Jesus hat Herrliches getan. Ich erkläre euch das ganz kurz. Was ist das Mentoring? Das Mentoring sind 2 30-minütige Lehreinheiten, die ich auf Video aufnehme, die ich nirgendwo lehre und nirgendwo predige. Ganz speziell nur für die Gruppe, die Teil des Mentorings sind, aufnehme. Zusätzlich gibt es noch eine Gruppe für die Leute, die untereinander verbunden sind, einen Support, Telegram- und WhatsApp-Gruppen. Und einmal im Monat oder 12-mal im Jahr gibt es eine 3-stündige Live-Zoom-Meeting, die in der Regel am Sonntagnachmittag stattfindet. Und einmal haben wir eine Ausnahme jetzt am Samstag, aber in der Regel am Sonntagnachmittag. Die ist eine 3-stündige Zoom-Meeting, wo jeder teilnehmen kann und es bleibt auch dann aufgezeichnet und wo man auch dann interagieren kann mit mir und Fragen stellen kann. Das ist keine Sache, die umsonst ist, denn wir haben heute bei unserem Dienst nur die Videobotschaften, die wir machen, 15 vollzeitig Angestellte, die alle bezahlt werden müssen. Und von dem her, wir machen so gut wie geht, die meisten von euch hören sich ständig Lehren von uns an, die keinen Cent kosten, tägliche Andachten, Videobotschaften und. Wir versuchen so gut wie möglich es geht, alles umsonst zu machen. Aber dieses Mentoring ist ein bezahltes Mentoring, um alle Kosten einfach zu decken. So einfach ist das. Wenn ihr Interesse habt, da gibt es eine Liste, die heißt Mentoring. Dann schreibt ihr einfach eure E-Mail-Adresse hinein und dann werdet ihr nur einmal ein E-Mail zu bekommen mit einer Information, wo ihr euch anmelden könnt oder auch nicht. Also wie gesagt, ich möchte hier nicht Werbung machen für irgendetwas, was wir tun, das brauchen wir nicht, sondern euch einfach informieren, weil ich immer wieder von Leuten dann habe gehört, mir hat jemand gesagt, ihr habt ein Mentoring, warum sagst du nichts davon? Weil ich sage unseren Leuten immer, ich mag Marketing nicht. Marketing ist für mich etwas, was ich verabscheue. Okay, jetzt werde ich mal etwas mit euch mitteilen. Ich war ein bisschen hin und her gerissen über Dinge, die in meinem Herzen brennen und was ich euch damit teilen soll. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen weitergehen in die Richtung von gestern, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Da gibt es noch viele andere Aspekte zu sagen. Aber als ich heute Nachmittag mir ein bisschen Zeit genommen habe, um in die Stille zu gehen, da möchte ich euch etwas mitteilen, was, wenn ihr das im Herzen ergreifen könnt, das wird euer Leben wirklich ganz stark verändern. Das kann ich euch mal ganz sicher versprechen. Ich lese euch mal einen Bibelvers vor und nach, oder einige Bibelverse, nach diesem Bibelvers, dann werden wir das versuchen, etwas davon zu lernen. Heiliger Geist, wir sind dir so dankbar, dass du der beste Lehrer bist, den es gibt. Du öffnest uns die Schatzkisten des Himmels, du offenbarst uns Dinge, die wir niemals verstanden haben, aber du machst sie uns klar. Heiliger Geist, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist liebevoll, du bist sanft und dennoch mächtig. Und heute Nachmittag sehnen uns wir so sehr, dass du dich ausdrücken kannst. Dass du dich ausdrücken kannst, wie immer du dich ausdrücken möchtest. Und wir stellen uns dir ganz hin, ganz zur Verfügung und wir sagen, Geist Gottes, wirke du. Sprich, wirke du, mach, was du machst. Heiliger Geist, ich gebe mich dir ganz hin, du darfst machen heute, was du möchtest. Und wir vertrauen dir, weil wir wissen, dass du so zuverlässig bist. Danke, Heiliger Geist. 2. Mose 15, von Vers 1 bis Vers 3. 2. Mose 15, 1 bis 3. Damals sangen Moses und die Kinder Israel dem Herrn diesen Lobgesang und sie sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Worum geht's hier? In dieser Geschichte geht's darum, dass Moses soeben das Volk Israel durch das Rote Meer geführt hat. Sie kamen gerade durch das Rote Meer. Wir kennen ja die Geschichte, raus aus Ägypten. Dann plötzlich stehen sie vor diesem Meer. Der Feind jagt ihnen hinten nach und die wollen sie endlich wieder schnappen und zurückbringen. Und Moses erlebt dann dieses Wunder, dass das Meer sich öffnet, das Volk Israel geht hindurch. Und dann am Ende, als die Ägypten nachfolgen, macht sich das Meer wieder zu und sie hatten diesen gewaltigen Sieg. Und dann in dieser Situation singen sie ihm dieses Lied, was wir soeben gelesen haben. Und wisst ihr, die mich kennen, die mich seit Jahren hören, ihr werdet eins wissen, dass ich eine Person bin, die ich eigentlich, ich predige jetzt seit, oh du liebe Zeit, mehr als 45 Jahre. Und die mich seit längerem kennen, ihr werdet wissen, dass ich ein Thema nie aufgehört habe zu predigen und das ist das Leben im Glauben. Das habe ich nie aufgehört zu predigen und ich denke, das kann ich auch gar nicht aufhören zu predigen. Ich denke oft an unser eigenes Leben. Wisst ihr, wo wären wir heute, wenn wir nicht gelernt hätten und immer noch am Lernen wären, Debbie und ich, ein Leben im wirklichen kindlichen Glauben zu leben? Der Arzt schaute mich in die Augen vor Jahren und sagte, Herr Hirtler, Sie haben Leukämie. Mein Sohn war 6 Monate alt und ich war auf einem Meeting, wir gründeten dort Gemeinden, predigten das Evangelium und das Telefon klingelte und läutete und die holten mich dran. Damals hatten wir noch kein Handy, das war vor 32 Jahren. Meine Frau am Telefon und sagt, Liebling, komm schnell nach Hause. Unser Sohn muss mit der Rettung ins Krankenhaus. Und die Ärzte gaben mir eine nicht schöne Diagnose. Es gibt keine Heilung für ihren Sohn. Er hatte eine unterentwickelte Lunge, er war ein Baby von ein paar Monaten, 6 Monaten. Eine unterentwickelte Lunge, die Lunge hat sich nicht entwickelt. Bei jeder Kleinigkeit, bei jeder kleinsten Verkühlung bekam mein Sohn keine Luft. Und ich kann mich erinnern, wir gründeten Gemeinde in Österreich, indem wir auf die Straßen gingen und indem wir auf den Straßen einfach den Leuten sagten, hey, wenn du krank bist, wir beten für dich. Wir gingen in die Gasthäuser hinein und suchten die Kranken und beteten für sie in den Gasthäusern. Wir plakatierten die Stadt voll mit Posters, Heilung für Seele, Leib und Geist umsonst. Kommen Sie in diese Veranstaltung. Wir sahen Wunder über Wunder über Wunder über Wunder von Leuten, die Jesus gar nicht kannten auf der Straße. Herrliche Wunder. Und plötzlich sagt der Arzt, für den Sohn gibt es keine Heilung. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, den innerlichen Kampf, den ich da durchgemacht habe. Und 8 Jahre lang hat mein Sohn gelitten, unser Sohn gelitten. 8 Jahre lang verbrangen wir viele Nächte neben seinem Bett. Meine Frau kann ihre eigene Geschichte dazu erzählen als Mutter. Und ich kann mich erinnern, als Leute dann, die Teil unserer Gruppe, unserer Gemeinde waren, Christen, die mit uns gingen, als sie mir dann sagen, Rainer, wir glauben, du bist ein Heuchler. Und ich sagte, warum? Du predigst, dass es immer der Wille Gottes ist, jeden zu heilen, aber dein Sohn ist nicht geheilt. Und ich kann mich an diese Worte erinnern. Und ich habe gesagt, und wenn ich meinen Sohn zu Grabe trage, werde ich nicht aufhören zu predigen, dass Heilung immer der Wille Gottes ist. Das steht im Buch und das Buch ist für mich das, was Realität geworden ist. Und wenn Christus mal dafür bezahlt hat, wenn es im Buch steht und wenn ich dann das Erlebte über dem stelle, was Gott getan hat durch das wunderbare Werk von Jesus Christus, dann bekomme ich ein Problem in meinem Leben. Denn was stelle ich dann noch alles in Frage? Plötzlich werden meine Umstände, die laut schreien, wichtiger und wertvoller und die größere Wahrheit als das, was das Wort Gottes ist. Wir haben uns damals entschieden, wir werden nicht aufhören, für die Kranken zu beten, wir werden nicht aufhören, auf die Straße zu gehen, das Evangelium zu predigen. Und meine Frau hatte mal so ein Erlebnis, wo sie nicht wusste, ich war nicht zu Hause, ich war irgendwo unterwegs, das Evangelium zu predigen, in einem anderen Teil Österreich, wo meine Frau nicht wusste, ob unser Sohn am Morgen noch leben wird oder nicht. Eine tolle Geschichte. Und wo Gott ihr Herz herausgefordert hat, wird sie glauben, dass Gott Liebe ist, wenn unser Sohn am Morgen nicht mehr lebt? So ähnlich war das, glaube ich, oder? So ähnlich. Möchtest du es erzählen? Wäre doch schön. Danke, ihr seid sehr nett. Na, das war viele, viele Jahre und er hat gelitten und eines Nachts hat er es wieder angefangen, dass er nicht atmen konnte und ich habe gesagt, und diese Nacht, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr zuhören, ich kann ihm nicht helfen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann habe ich gesagt, Gott, er ist einfach dein Sohn, ich gehe ins Bett. Und sein Zimmer war neben unser Zimmer und ich habe nie gedacht, dass ich schlafen könnte, aber durch irgendein Wunder bin ich geschlafen. Und dann in der Früh bin ich wach geworden und ich dachte, oh mein, ich will nicht in sein Zimmer gehen, weil ich habe Angst, einfach die Tür aufzumachen und hineingehen. Ich dachte, wenn er tot ist, dann werde ich angezeigt als Mutter, gell? Weil ich ihn nicht zum Krankenhaus gebracht habe. Und dann, ich habe die Tür aufgemacht und ich gehe ganz, ganz leise zum Bett und so, ah ja, er atmet. Der ist dein Leben. Und dann bin ich rausgegangen und habe die Tür zugemacht. Und als ich die Tür zugemacht habe, habe ich Gottes Stimme ganz laut gehört. Und auch wenn er in der Nacht gestorben wäre, würde meine Liebe für dich niemals enden. Und da habe ich gesagt, Herr, ich verstehe deine Liebe nicht. Thank you, thank you. Und wisst ihr, nach 8 Jahren Leiden wurde mein Sohn eines Nachts in einer Sekunde geheilt. Von einem Moment auf den anderen. Und jetzt gebe ich euch eine wichtige Lektion mit, die hoffe ich, dass ihr sie lernen könnt. Verabschiedet euch endlich von dieser verrückten Frage, warum? Diese Frage zerstört dein Leben, diese Frage sticht einen Dolch in dein Herz hinein. Die erste Frage, die mir alle meine Freunde gestellt haben, warum musste 8 Jahre leiden? Und ich habe gesagt, diese Frage stelle ich nicht. Diese Frage stelle ich nicht. Denn in Wirklichkeit ist es keine Frage für Information. In Wirklichkeit ist es eine Anklage Gott gegenüber. Gott, wenn du gut bist, warum musst du 8 Jahre leiden? Wir sagen das zwar nicht so, aber der Hintergrund, das Motiv dieser Frage ist eine Anklage. Und ich habe mich entschlossen, vor vielen Jahren, das habe ich durch meine Debbie gelernt, diese Frage, warum, aus meinem Leben zu eliminieren. Darum geht es mir auch so gut. Weil ihr wollt immer das Warum wissen, darum geht es euch dann so schlecht. Warum, warum, warum, warum, warum? Kreuzig diese Frage ein für alle Mal aus deinem Leben. Und wisst ihr, ich habe den Leuten gesagt, ich möchte nicht mal Antwort. Ich wünsche mir nicht mal eine Erklärung, dass Gott mir sagt, warum mein Sohn 8 Jahre gelitten hat. Ich brauche da keine theologische Erklärung. Es ist schon interessant, dass die Christen, vor allem die Prediger, du bist ganz sicher anders, du ganz sicher auch, aber viele Christen, viele Prediger, die müssen immer eine Antwort auf alles haben. Wie absurd ist doch. Wir müssen lernen zu sagen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sorry, weiß ich nicht. Warum hat er 8 Jahre gelitten? Weiß ich nicht. Dann möchtest du es nicht wissen? Nein. Ich bin glücklich. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat die Krankheit in sich getragen. Ich brauche nicht alle Fragen auf alle Antworten auf alle Fragen zu haben. Die muss ich nicht haben. Es geht mir doch gut, wenn ich auf Jesus schaue. Aber wenn ich alles wissen will, warum, warum, warum, geht es mir nicht so gut. Wisst ihr, im Grunde genommen ist das Leben so simpel. Wir machen es uns sehr kompliziert. Aber solange ich zurückdenke an die Zeit, wo ich dem Herrn diene, habe ich immer oder nie aufgehört zu predigen, dass der Glaube ist ein Um und Auf im Christenleben. Und ich habe sehr lange gebraucht, ich habe immer schon gepredigt, ich kann mich erinnern, so ganz zur Bibelschulzeit, in den 80er Jahren, da predigte ich eine Predigt, die hieß, Glaube ist Beziehung und keine Technik. So die 7 Schritte zum starken Glauben. Glauben ist eine Beziehung. Wenn du ihn kennst, dann vertraust du ihm. Wenn du ihn nicht kennst, dann helfen dir die 7 Schritte auch nicht zum großen Glauben. Denn du wirst nach den 7 Schritten drüber fallen und runterfallen und ins Endlose fallen und in Enttäuschung fallen. Und wir machen immer alles über noch mehr eine Technik, noch mehr einen Schritt, anstatt ähnlich zu lernen, es geht nur um unseren geliebten Jesus und umsonst nichts und niemand. Und er muss das Zentrum von allem sein, das wir tun, das wir denken, das wir und wonach wir uns wünschen und wonach wir uns sehnen. Wenn ich 1 Franken oder 1 Euro bekommen würde für jede Person, die mich angeschrieben hat, angerufen hat, Nachricht geschickt hat und mich gebeten hat, Reinhard, hilf mir doch, die Bestimmung meines Lebens zu entdecken. Ich wäre heute Millionär. Denke ich mal. Jede Woche unzählige. Und vor vielen Jahren habe ich ähnlich ergriffen, die Bestimmung Gottes für jeden einzelnen Christen ist dieselbe. Habt ihr das gewusst? Kolosser 1, Vers 15, alle Dinge, Vers 15 sagt eigentlich nicht, Vers 15 sagt was anderes. Gut, dass ihr Bibelkenntnis habt und mich hier geschnappt habt. Ich zitiere Vers 16 jetzt, nicht Vers 15. Vers 15 heißt, denn er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, denn in ihm ist alles erschaffen. Schau mal, wie es wunderbar, der 16. Vers jetzt bitte. Schau mal, wie es wunderbar die Elberfelder sagt. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewaltigen, alles ist durch ihn und du existierst für ihn. Du wurdest nicht geschaffen, weil er Sklaven brauchte, um seine Arbeit zu tun. Du wurdest nicht geschaffen, weil er nicht wusste, wie er sonst die Welt verändern konnte. Du wurdest geschaffen, weil er dich wollte. Darum existierst du. Der Grund deiner Existenz heißt Jesus und nicht Arbeit für Jesus. Und die Religion hat uns hineingetrieben, noch mehr für Jesus zu tun, noch mehr für Jesus zu arbeiten, noch mehr für Jesus zu leisten. Und dann bauen wir unsere Empires auf, unsere großartigen Dienste. Und oben stecken wir dann den Namen drauf, auf den Namen unseres Dienstes, den wir gebaut haben. Und ich werde euch einmal sagen, vor vielen Jahrzehnten hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, wenn du dir einen Dienst baust wie einen Turm und oben deinen Namen steckst, dann komme ich wieder im Turmbau zur Tafel und mach dir den kaputt. Ich will keinen Turm mit deinem Namen drauf. Ich will eine Wohnstätte für mein Volk, wo ich in intimer Beziehung mit meinen Kindern leben kann. Und wenn wir nur erkennen würden, dass der Grund, warum ich überhaupt existiere, heißt Jesus, weil der Braut eine Bräutigam will. Nicht, weil er Arbeiter sucht. Und wenn wir erkennen, dass das unsere primäre Bestimmung im Leben ist, er und ich zusammen in Einheit, in Harmonie, in Intimität zu leben. Und aus dieser Frage heraus, die wir immer wieder uns stellen, ja, was will er, dass ich tut? Aus diesem Ansatz heraus, er will, dass ich mit ihm intim bin. Dann wirst du niemals mehr die Frage stellen, was will er, dass ich tun voll zu ihm. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal fragen musste, Herr, was willst du, dass ich tue? Es ist für mich so simpel geworden. Jesus, you are enough. Jesus, du bist genug. Du bist alles. Du bist mein Atemzug. Du bist mein Leben. Du bist alles. Du bist alles. Du bist alles. Du bist alles. Und dann lebe ich mein Leben. So simpel. Und wenn er sagt, dass ich was tun soll, sagt es mir. Und wenn es mir nicht sagt, mache ich, was ich will. Ja, wirklich. Mache ich wirklich. Mach, was ich will. Ich bin in den 1982 kam ich in großes Trouble auf unserer Bibelschule mit einigen anderen Studenten, ich war im ersten Bibelschuljahr, die waren im zweiten Jahr. Und auch mit anderen, sorry, dass ich immer heule, aber ich bin halt eine Heulsuse. Das ist nicht hormonell bedingt, das hat mit Jesus zu tun. Leute entschuldigen sich mit mir, die sagen, na Reinhard, sorry, dass ich heule. Ich sage, du brauchst dich bei mir nicht entschuldigen. Ich stehe mit in der Nacht auf und fange schon zum Heulen an. Und wenn ich schlafe, gehe, heule ich auch noch. Ich habe mal zu Debbie gesagt, ich habe diese Geschichte gehört und da musste ich so heulen. Und Debbie sagte, du heulst den ganzen Tag. Aber wisst ihr, als ich mal verstanden habe, dass es darum geht es. Was anderes habe ich gesagt, muss ich zurückzunehmen, was ich angefangen habe. Auf der Bibelschule 82, meine Troubles, die ich da hatte. Ich sagte, wir machen das Leben so kompliziert, wenn es so einfach ist. Sei einfach, leb verliebt in Jesus und mach, was du willst. Reinhard, mach, was du willst. Nein, wir müssen Gottes Willen tun, Gottes Pläne füllen, Gottes Auftrag. Hör zu, wenn du verliebt bist in Jesus, in dieser wirklichen, intimen Beziehung lebst, kannst du machen, was du willst. Denn es kommt dir nicht einmal ins Herz, was zu machen, was ihm nicht gefällt. Das wird für dich ein absurder Gedanke sein. Und wenn du mal was machst, was ihm nicht wohlgefällt, dann wirst du das sofort merken und wirst sagen, wie konnte ich nur, sorry, sorry, sorry. Und wisst ihr, Glaube hat viel mehr zu tun mit wie intim wir mit unserem Herrn leben, als darüber, wie wir noch neue Techniken lernen. Und ich habe gemerkt, in den Jahrzehnten, wo ich darüber predige, wie wichtig es ist, ein Leben im Glauben zu leben, da habe ich Folgendes gemerkt. Wir haben ja nicht einmal kapiert, dass einmal eins das Christenleben, nämlich ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, Hebräer 11, Vers 6. Wir haben ja das nicht einmal kapiert. Wir versuchen, den Glauben oder das Leben im Glauben zu einer rationalen Sache zu machen. Und dann versuchen wir und sind wir noch leider so etwas, ich muss aufpassen, ich will ja hier niemanden beleidigen, ich liebe ja Menschen sehr vom ganzen Herzen. Mein größtes Ziel im Leben ist zu lieben. Das ist wirklich mein allerhöchstes Ziel, dass ich einfach nur lieben kann. Und darum will ich ja niemanden beleidigen. Und wenn ihr euch beleidigt fühlt von Dingen, die ihr sagt, dann habe ich nicht ich euch beleidigt, sondern ihr habt euch beleidigen lassen, okay? Das müssten wir mal machen. Stellen wir das mal gleich klar. Also ich beleidige niemanden, aber Leute lassen sich eben beleidigen. Das ist dann nicht mehr mein Problem, das ist euer Problem. Wenn ich Dinge mache, um euch zu beleidigen, ist es mein Problem, aber das tue ich nicht. Aber wisst ihr, immer wieder habe ich dann gemerkt, dass Leute so diesen Glauben zu einer rationalen Sache machen. Und dann reden sie sich ein, sie glauben und das Herz glaubt gar nichts. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Und dann wurde uns ja leider Gottes vorgelehrt und vorgepredigt, dass je länger wir irgendetwas runterrattern, dann irgendwann werden wir auch glauben. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Also sag schon, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Weil Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr, dass dieser Bibelvers gar nicht so gemeint ist? Und ich kann mich erinnern, ich habe mich in den 80er Jahren da angelegt mit großen Namen. Gott sei Dank bin ich immer ein kleiner Name geblieben. Denk mal, Römer 10, was sagt Römer 10? Der Bibelvers, darum kommt der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes oder aus dem Hören der Predigt, hat nichts zu tun mit deinem Glauben als Christenleben, sondern mit deiner Bekehrung. Und der Kontext ist ganz simpel. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie sollen sie hören, wenn nicht gepredigt wird? Wie sollen sie predigen, wenn niemand gesandt wird? Daher, wie lieblich sind die Füße derer, die auf den Bergen die gute Nachricht verkündigen? Also der Kontext ist ganz simpel. Wenn wir das Evangelium nicht predigen, können die nicht glauben. Denn der Glaube kann erst kommen, wenn wir das Evangelium predigen. Und wir haben diesen einen Vers aus dem Zusammenhang genommen, haben eine Technik daraus gemacht und haben Leute in die Enttäuschung getrieben. Die haben gesagt, Reinhard, seit einem Jahr bin ich beharrig dran und habe immer wieder gesagt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Aber es ändert sich nichts. Warum? Wisst ihr, das Herz ist so wie die Ehefrau in etwa. Die kannst du nicht hinters Licht führen. Dein Herz, ich sag dir, hör zu, ich bin in der Schweiz. Das Herz funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Ich habe mich 30 Jahre lang mit dem Herzen befasst. Das Herz, die Bibel hat recht. Ich habe alle 854 Aussagen über das Herz mir angeschaut im Griechischen und im Hebräischen. Ich habe 30 Jahre lang mich damit befasst. Das Herz ist das Herz und es ist so von Gott geschaffen, dass es funktioniert. Und wir müssen lernen, Herzensglauben zu haben und nicht einfach nur versuchen, rational Glauben zu erklären. Denn das geht nicht. Das geht immer in die Hose. Dann überzeugen wir uns, dass wir glauben, aber in Wirklichkeit, das Herz hat es nicht ergriffen. Das Herz hat es nicht erglaubt. Und wir haben so einen großen Teil unseres Christenlebens einfach ein rationales Christenleben gemacht, anstatt ein Herzenschristenleben. Und dann treffe ich immer wieder Leute, die sagen, ja weißt du Reinhard, als ich mich bekehrt habe, ich habe das hier eh gespürt. Aber dann wurde mir nicht erlaubt. Heute hat mir jemand gesagt, die haben mir gesagt, ja, dein Feuer wird schon ausgehen. Jetzt bist du der feurige Christ, aber du wirst dich schon beruhigen. Hör zu, ich habe mein Leben am 23. Juli 68 Jesus übergeben und ich habe mich bis heute nicht beruhigt. Was hat Reinhard Bonnke gesagt gegen Ende seines Lebens? Als er gefragt wurde, ob er jetzt weniger arbeiten würde, ob er jetzt ein bisschen zurückstecken würde, ob er jetzt vielleicht etwas langsamer arbeiten würde, hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, als ich jung war, hatte ich noch Jahrzehnte von mir. Jetzt habe ich nicht mehr viel Jahre, jetzt muss ich mehr arbeiten, nicht weniger. Kluger Mann. Aber denken mal, wenn wir mehr Zeit verbringen würden, um in unserem Herzen die Wahrheiten zu ergreifen, was Gott für uns durch Jesus Christus getan hat, dann würden wir auch so viele mehr Wunder sehen. Ja, Glaube ist wichtig, denn ohne ein Glaubensleben können wir Gott gar nicht wohlgefallen. Ohne ein Leben in simplem Vertrauen an ihn können wir nicht wohlgefallen. Es ist die Basis des gesamten Christenlebens. Und viele Jahre habe ich gebraucht, um zu verstehen, dass der Glaube ja so eine simple Sache ist. Je enger ich mit ihm lebe, desto einfacher ist es zu vertrauen, dass das, was er gesagt hat, auch wahr ist. So simpel ist es. Und dann eines Nachts war ich mit meiner lieben Frau auf einem Urlaub, den ich ihr seit vielen Jahren versprochen habe. Ich halte alle meine Versprechungen, die ich meiner Frau gebe. Manchmal dauert es ein bisschen, aber halten durch alle. Bis jetzt habe ich alle gehalten. Und wenn ich verspreche, dann tue ich das auch. Und da hatte ich hier einen besonderen Urlaub versprochen, den wir eigentlich schon viele Jahre darüber geredet haben. Und ich habe einen Vorsatz, wisst ihr, man macht ja immer Neujahrsvorsätze, aber ich habe einen wirklich sehr ernsthaften einen Vorsatz gemacht, dass ich mehr Zeit mit meiner lieben Frau verbringen werde und etwas weniger arbeiten werde. Und ich versuche irgendwie alle Geister der Himmelswelt, die Guten, die Engel und so weiter, alle, dass sie mir beistehen, helfen, diesen Vorsatz zu erfüllen, denn es ist nicht so leicht. Aber ich habe mich fest entschlossen, ich werde auch mehr Zeit mit ihr verbringen. Das braucht sie. Und ich auch. Sie braucht es und mir tut's gut. Auf jeden Fall, da machten wir diesen Urlaub. Und mitten in der Nacht weckte Gott mich auf. Und ich wusste, als ich wach wurde, da wusste ich, jetzt hat Gott was mit mir vor. Und dann spürte ich den Schmerz in seinem Herzen, wie er sagte, Reinhard, es tut mir so weh, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben oder im besitzergreifenden Glauben zu leben lernen. Wir haben mit unserem deutschen Übersetzungsteam, haben wir da hart daran gearbeitet, welchen Ausdruck verwenden wir. Im Englischen sage ich appropriating faith, weil meine Gesprächsbasis mit Gott ist Englisch und nicht Deutsch, weil ich eben, ja, es hat sich so eingebürgert. Und wisst ihr, diesen besitzergreifenden Glauben, und ich habe dann versucht zu verstehen und auch zu spüren, was im Herzen Gottes los ist, was hat er davor? Und weißt du, und als er mir klar gezeigt hat, durch unzählige Bibelstellen, dass er so viel getan hat für uns am Kreuz und wir nehmen es nicht. Wir nehmen es nicht einfach. Wir versuchen ihn ständig noch zu überzeugen, noch etwas zu tun, anstatt das zu nehmen, was er bereits getan hat für uns. Und von diesem Augenblick an habe ich gesagt, Herr, ich will dir nie mehr wieder diese Schmerzen in deinem Herzen bereiten. Ich will das rücksichtslose Kind Gottes auf der ganzen Welt werden, wenn es darum geht, das zu nehmen, wofür er bezahlt hat, für mich mit so einem hohen und teuren Preis. Und wisst ihr, das war für mich auch eine sehr schwierige Veränderung in meinem Leben, eine sehr schwierige. Ich war ja erzreligiös, ich war ja viel religiöser, als ihr alle zusammen es hier wart, wahrscheinlich in diesem Raum. Aber wisst ihr, für mich auch diese Veränderung im Herzen zu machen, wo ich gesagt habe, okay, ich höre auf, ihn zu bejammern, bebetteln, beflehen und ich werde einfach nehmen, was mir gehört. Und am Anfang habe ich mich fast als Blasphemie gefühlt. Stell dir vor, wie ich gebetet hatte. Ich hatte eine Gebetsliste mit über 30 Gebetspunkten, die ich täglich dreimal betete. Auf den Knien. Dreimal täglich, so wie der Daniel im Alten Bund. Und ich kniete auf meine Knie und ich las meine Liste Gott runter. Gott segne den, Gott macht das für den, Gott macht das. Das Problem ist, ich konnte nie was abhacken, weil nie was geschehen ist. Dreimal am Tag die gleiche Liste durchbeten und irgendwann dann einmal ehrlich zu sein und sagen, das funktioniert nicht, das war hart für mich. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat, Reinhard, es gibt einen anderen Aspekt des Glaubens, den du noch nicht verstanden hast, nämlich den Glauben, der einfach ergreift, ganz kühn und ganz frech und das nimmt, was ihm bereits gehört, weil ich es dafür getan habe. Und die, die mein Buch gelesen haben und meine Lehren gehört haben über den Neuen Bund, ihr kennt ganz bestimmt diese Aussagen von den Gottfakten, nicht Verheißungen, sondern das, was er bereits auf mein Konto deponiert hat. Und als ich das begonnen habe zu ergreifen, da hat sich mein Leben so herrlich verändert. Mein Glaubensleben wurde so viel relaxter und die Resultate waren ja um ein Vielfaches größer. Plötzlich ging alles so einfach, so simpel. Versorgung war da, die Wunder waren, alles war einfach so wunderbar und so wundertoll. Und dann habe ich gesagt, Moment einmal, Herr. Ja, das sehe ich in deinem Wort, dass wir die Dinge, die Gott Fakten sind, also die er uns bereits gegeben hat, einfach ergreifen müssen. Das kann ich verstehen. Aber dann las ich diesen Bibelabschnitt, den ich euch gelesen habe, von 2. Mose. Und dann kam ich auf etwas, was plötzlich mein Herz ergriffen hat, nämlich nicht nur im Besitz ergreifenden Glauben nehmen, was er uns gegeben hat, sondern im Besitz ergreifenden Glauben zu nehmen, was er ist. Es ist ein Unterschied von dem, was er dir gegeben hat, und es ist ein Unterschied von dem, was er für dich ist. Gestern haben wir Folgendes gesagt über die Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21. Er machte den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus würden. Das heißt, Christus ist meine Gerechtigkeit. Hat Christus mir seine Gerechtigkeit gegeben? Das hat er. Aber nicht nur hat er das getan, er ist jetzt als Person meine Gerechtigkeit. Und wenn ich mal ergreife, dass er mir nicht nur sehr viele Dinge gegeben hat durch Jesus Christus, meine Heilung, meine Versorgung, meine Kraft, meinen Sieg, viele Dinge sind Gottfakten. Ich habe da über 80 gefunden. Dass er tatsächlich mir gegeben hat, bereits durch das, was Jesus Christus getan hat, indem er diesen neuen Bund versiegelt hat mit dem Vater, und da darf ich jetzt teilhaben. Aber als ich begonnen habe, mit dieser Aussage mich zu befassen, schau mal das Erste, was der Moses hier sagt. Das ist das Mose und das Volk Israel. Sie sangen dieses Lied: Der Herr ist meine Stärke. Ist es eine Tatsache, dass der Herr uns Stärke gibt? Ja, den Müden gibt er Kraft. Da kannst du viele Bibelstellen jetzt zitieren, die du hernehmen kannst, um dir zu sagen, dass der Herr dich stärkt. Er stärkt die Schwachen. Aber was wäre, wenn wir in unserem Herzen diese Veränderung schaffen würden und diesen Schritt schaffen würden, dass wir nicht nur die Stärke vom Herrn im Glauben annehmen, sondern dass wir den Herrn zu unserer Kraft, zu unserer Stärke machen könnten? Stell dir vor, plötzlich ist es nicht mehr der Herr gibt mir Stärke, sondern der Herr ist meine Stärke. Wenn der Herr meine Stärke ist, dann sage ich dir etwas, dann gibt es keinen Mangel an Kraft mehr in deinem Leben, bis zu dem Augenblick, wo du den letzten Atemzug machst und sagst, Herr, ich komme. Als ich das in meinem Herzen ergriffen habe, da gab es einen ganz tragischen Nebeneffekt, dass meine Frau mir Energy Drinks verbietet. Die sagt, wenn der Reinhard einen Energy Drink, sagt man das auch so bei euch auf Deutsch? Wie sagt man? So Red Bull. Wenn der Reinhard Red Bull trinkt, dann schaut es aus, als ob der Rest der Welt in Zeitlupe sich bewegt. Stell dir mal vor, wenn der Herr meine Kraft ist, nicht mir Kraft gibt, sondern er, die Person Jesus Christus, meine Kraft ist und diese Person hat Wohnung genommen in mir, da gibt es kein Ende mehr für deine Kraft. Da gibt es plötzlich keine Beschränkung mehr für deine Kraft. Es ist egal, wann du ins Bett gehst und wann du aufstehst, weil der Herr jetzt deine Kraft ist. Wirst du Kraft haben, die niemals ausgehen wird, denn der Herr geht dir nie aus. Und wir haben so wenig ergriffen in unseren eigenen Herzen, was er eigentlich wirklich für uns ist. Wir haben begonnen zu ergreifen, was er uns getan hat. Wir haben begonnen zu ergreifen, was er uns gegeben hat. Wir haben begonnen zu ergreifen, was er alles geschaffen hat durch diesen wunderbaren neuen Bund. Und jetzt müssen wir noch was Neues ergreifen, nämlich was er geworden ist für uns. Und als ich das gelesen habe, das erste Mal, habe ich gesagt, okay, Herr, jetzt kommt es auf ein neues Level. Jetzt sage ich nicht mehr, Herr, danke, dass du mir Kraft gibst. Herr, ich nehme es im Herzen an. Ich glaube in meinem Herzen, dass du mir heute Kraft gibst, diesen heutigen Tag zu bestehen. Plötzlich habe ich gesagt, du bist meine Kraft. Und in der Stille meines Herzens, und das müssen wir lernen, In der Stille unseres Herzens müssen wir lernen, uns zu sehen, dass Christus in uns lebt und der, der in uns lebt, die Kraft ist. Und wenn ihr im Herzen ergreifen, dass er die Kraft ist, mit dieser Kraft wir auch leben lernen, dann gibt es keine Situation mehr, die nicht zu bewältigen ist. Denn plötzlich brauchst du sie ja nicht mehr bewältigen, sondern er bewältigt sie in dir. Und wisst ihr, dass der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, hör auf, für mich so viel zu tun. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, ich tue es ja so gern. Ich tue ja das, was ich tue, so gern. Ich bin ja nicht einer, der aus Pflichtbewusstsein heraus Gott dient. Ich diene ihm ja, weil er mich berufen hat dazu, aber ich liebe ja das, was ich tue. Wenn du zu mir sagst, Rainer, das wäre dein Traumjob, dann sage ich, den habe ich. Kinder von der Straße retten, die Menschen Jesus näher bringen, die Liebe und die Güte und die Herrlichkeit Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten. Was gibt es Schöneres zu tun? Aber wisst ihr, plötzlich in meinem eigenen Herzen ergriffen zu haben, dass ich nicht mehr davon leben brauche, seine Kraft zu empfangen, sondern dass er meine Kraft geworden ist. Und hier kommt das Wichtige und der wichtige Knackpunkt. Er kann nur deine Kraft sein, wenn du lernst, mit ihm in Intimität zu leben, sonst geht das nicht. Wir müssen aufhören, Gott als Weihnachtsmann zu verkaufen. Wisst ihr, was für ein furchtbares Evangelium? Komm zu Jesus, er löst deine Probleme. Komm zu Jesus und er nimmt dich. Als ob Jesus dafür existiert, damit er mich befriedigt. Und wenn wir endlich verstanden haben, dass das wahre Evangelium ist, wir sind hoffnungslos verloren und wir brauchen nichts tun, um errettet zu werden. Nur im Glauben zu ergreifen, wie genial er alles schon geschaffen hat. Und wenn wir davon ergriffen werden, dann werden wir ihn gar nicht mehr missbrauchen wollen, um uns zu befriedigen. Ich sage immer so, wenn wir wirklich ergriffen haben, dass wir im Himmel sind, während wir auf Erden hier unser Wandel haben, auf dem Himmel sind doch Straßen von Gold, der Gold staubt, den schüttelst du dir von den Füßen, damit zahlt seine Rechnungen jeden Tag. Wo ist das Problem? Betrifft Versorgung. Wenn wir wirklich ergriffen hätten, wer er ist für uns, dass es eine Stärke gibt und diese Stärke ist eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Darum, ich kann mir nicht vorstellen und ich hoffe nicht, dass ich bis zu meinem Lebensende irgendwann zu dem Punkt komme, wenig leidenschaftlich in Jesus verliebt zu sein. Je mehr ich ihn kenne, desto mehr will ich ihn erleben. Je mehr ich ihn kenne, desto mehr merke ich, wie genial er ist. Und je mehr ich ihn kenne, desto mehr merke ich, wie er mich angenommen hat, bedingungslos und wie ich der sein darf, der ich bin. Und je mehr ich ihn kenne, desto mehr, es ist ja fast wie eine Drogensucht, weißt du? Je mehr du Jesus erlebst, desto mehr willst du ihn erleben. Und je mehr du mit ihm erlebst, desto mehr willst du ja, wisst ihr so, hoffentlich weckt er mich nicht zu spät auf. Und dann einfach sitzen und ihn genießen und zu sagen, Herr, du bist mein Liebhaber, du bist mein Bräutigam, du bist mein Alles und jetzt bist du auch noch meine Kraft. Das heißt, ich brauche diesen heutigen Tag nicht bewältigen. Und als der Herr gesagt hat, hör auf, so viel für mich zu tun, und ich gesagt habe, aber Herr, ich tue das so gern, ich liebe dich ja so sehr und ich mache das ja alles so gern. Und dann hat er zu mir folgendes gesagt, du sollst gar nichts mehr für mich tun, du sollst nur mich durch dich tun lassen. Das war eine Revolution in meinem Leben. Eine Revolution in meinem Leben. Er spricht durch mich, er heilt durch mich, er liebt durch mich, er wirkt durch mich, er macht durch mich. Und wenn wir lernen, in diesen simplen, intimen Beziehungen mit ihm zu leben, in dieser Zweisamkeit, er und ich, unser Leben zu führen, dann werden wir merken, dass es plötzlich eine Kraft gibt und diese Kraft ist eine Person. Es ist ein Unterschied, ob er mich stärkt oder ob er meine Kraft geworden ist. Denn er zieht nicht aus, er wohnt in mir. Er lebt in mir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es ist Christus in dir, der deine Kraft ist. Und nicht du, der dir seine Kraft nehmen muss. Das kannst du auch tun. Aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, es gibt noch einen nächsten Schritt. Und das finde ich immer so genial. Und darum sage ich Leute, ja immer, ich sage Leute, das, wie oft habe ich das schon gesagt? Um Himmels Willen folgt keinem Reinhard Hirtler nach. Denn wer weiß, was der irgendwann machen wird, das wisst ihr ja gar nicht. Ihr kennt mich ja wirklich gar nicht. Die meisten kennen mich, weil ich mich im Internet irgendwo gesehen habe, predigen, aber ihr wisst ja gar nicht, wer ich wirklich bin. Was ist, wenn ich irgendwelchen Mist baue? Dann seid ihr enttäuscht. Drum, wenn ich euch Jesus nahe bringen kann, wenn ich euch dazu stimulieren kann, dass Jesus der Größte ist, der Beste ist, der Herrlichste ist, und wenn ihr leidenschaftlicher werdet für ihn, dann habe ich eine gute Arbeit getan. Aber wenn ich euch dazu bringe, dass ihr mir nachfolgt, weil ihr von mir etwas bekommt, dann habe ich jämmerlich versagt in meinem Leben und in meinem Dienst. Und ihr müsst in dieser Beziehung mit Jesus zu leben beginnen, dass ihr sagt, Jesus, meine Kraft bist du. Und da dir niemals Kraft mangelt, kann mir gar nicht mehr Kraft mangeln, weil du jetzt ja meine Stärke geworden bist. Und wenn wir diese Dinge beginnen im Herzen zu ergreifen, dass Kraft eine Person ist und diese Person Jesus Christus heißt, dann möchten wir gar nichts anderes mehr als eng mit diesem Person in unser Leben zu leben und unseren Weg zu gehen mit ihm und Schritt für Schritt, Tag für Tag, einfach zu sagen, Herr, du bist meine Kraft und da du in mir hast, habe ich Kraft genug, danke. Schau, wie er weiter sagt. Er sagt, der Herr ist meine Kraft. Dann sagt er, der Herr ist mein Lobgesang. Wisst ihr, jetzt mache ich mal ein Bekenntnis hier in eigener Sache. Ich habe es sehr genossen, die Chelsea, die ist wirklich top auf dem Piano. Ich habe mich so richtig verknallt in dieses Mädchen. Jetzt nicht im falschen Sinne, meine Frau versteht das gut. Wenn du so eine tolle Frau hast wie ich, dann brauchst du ja gar nie mehr eine andere Frau anschauen. Das ergibt dir gar keinen Sinn. Aber wisst ihr, ja, der Applaus gilt dir, Liebling, nicht mir. Aber ich habe mich in dieses Mädchen, ich habe sie ja gestern erst das erste Mal richtig kennengelernt. Ich ging einfach rein, ich sah sie bei der Tür und irgendwas in meinem Herz sprang da. Und wenn mein Herz etwas springt, dann gebe ich Acht auf das. Ich habe zu der, wie gesagt, die mag ich einfach, die mag ich so richtig. Am liebsten würde ich sie einpacken und mit nach Hause nehmen. Aber meine Frau sagte, wir haben kein Zimmer mehr, weil du gibst alle Zimmer an alle Leute weg. Wir haben ja gar keinen Platz mehr im Haus. Aber wisst ihr, ich tue mir so schwer, aber so schwer, christliche Lobpreislieder zu singen, weil die meisten oder viele von ihnen, die ergeben einfach keinen Sinn. Da dreht es mir alles drinnen umherum, weißt du, so selbstsüchtige, egoistische Lieder, wo es um mich geht und nicht um ihn geht. Weißt du, so Lieder, noch etwas, das für mich rausschaut dabei, das passt mir gar nicht. Und dann andere Lieder wie Öffne den Himmel. Der Himmel wurde doch vor 2000 Jahren geöffnet, da braucht man nichts mehr aufmachen, der wurde nie mehr zugemacht. Und solche Lieder, die einfach theologisch überhaupt nicht hineinpassen in mein Verständnis, da tue ich mir so richtig schwer. Und dann habe ich den Ruf bekommen, der Reinhard mag Lobpreislieder nicht mehr. Ich habe gesagt, der Reinhard mag Lobpreislieder nicht mehr, der singt den ganzen Tag. Aber halt die Lieder aus meinem Herzen kommen, nicht die andere geschrieben haben. Aber stell dir vor, was Moses und das Volk Israel hier singen. Sie sagen, der Herr ist unser Lobgesang. Ich habe das so genial gefunden. Nicht nur, er hat uns Lobgesang auf unsere Lippen gegeben, er ist unser Lobgesang. Und ich habe eine Frage an dich heute. Wer ist dein Lied? Ist dein Lied etwas, was irgendjemand geschrieben hat? Dein neues Lieblingslied soll ab heute Jesus heißen. Er ist mein Lobgesang. Und ich bin 100% überzeugt, wenn wir es im Herzen ergreifen können, dass er nicht nur meine Stärke geworden ist, sondern er ist mein Lied geworden, dann kannst du gar nicht aufhören zu singen. Du wirst einfach durch den Tag gehen und es werden immer Songs aus dir rauskommen, weil er zu deinem Lied geworden ist. Er ist die Musik deines Herzens geworden. Und plötzlich habe ich zu verstehen begonnen, warum ich mir so schwer tue mit vielen Liedern, weil diese Lieder sind nicht Jesus, diese Lieder sind eben irgendwelche Texte, die irgendjemand irgendwann wo geschrieben hat. Und die mag man oder mag man nicht. Aber wenn Jesus unser Lobgesang ist, dann haben wir alle das gleiche Lied, nämlich er. Ihn als Person zu verherrlichen, ihn als Person zu ehren. Und weißt du was? Und das Lied geht dir auch nicht aus. Die Leute, denen das Lied ausgeht in schwierigen Zeiten, die haben nicht gelernt, ihn zum Lobgesang zu machen. Ich sag dir was, wir haben Zeiten durchgemacht, wo alles rundherum chaotisch war und wir gingen singend durch diese Zeiten. Das hat mich am Anfang sogar selbst überrascht. Am Anfang dachte ich mir, stimmt irgendetwas nicht in mir? Wir hatten eine Studentin auf unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen im ersten Jahr, die ist Psychotherapeutin. Und die kam zu mir nach einem Unterricht und sie sagte, Reinhard, wenn du zu mir in die Klinik kommen würdest und wenn ich dich analysieren und diagnostizieren würde, ich würde dich als klassischer Fall von Schizophrenie diagnostizieren. Und ich schaute in die Augen und ich sagte, wie soll ich das verstehen? Sie sagt, in Wirklichkeit bist du zwei Personen in einer. Du lebst auf zwei Orten gleichzeitig. Du bist im Himmel und du bist auf Erden. Du hörst ständig Stimmen. Hört ihr nicht auch ständig Stimmen? Geh mal zu einem Psychologen und der fragt dich, hören Sie Stimmen? Du sagst, ständig. Den ganzen Tag. Immer. Ja, was sagen die Stimmen? Ah, die Stimmen sagen, geh dort, geh hin, mach das. Ständig hören wir Stimmen. Hör zu, ein wahrer Christ, der gelernt hat, im neuen Bund zu leben und mit Jesus in intimer Beziehung lebt, wird von dieser Welt als schizophren eingestuft. Denn er hört Stimmen und sieht Dinge. Ja? Der sieht Dinge, die der Psychologe gar nicht sieht. Wir haben, den Daniel kennen ja die meisten von euch. Der Daniel heiratet in 2 Monaten. In 2 Monaten heiratet er eine tolle Frau, die Anna Lydia. Anna Lydia sagt man auf Portugiesisch, Anna Lydia. Tolles, tolles, tolles Mädchen. Die ist Ärztin. Und die hat bei der letzten Schule des Prophetischen Übernatürlichen hat sie Folgendes erzählt. Sie hatte gesagt, ein Mann kommt zu ihr und sie arbeitet in einer öffentlichen Klinik in Sao Paulo. Ein Mann kam zu ihr hinein und sie schaute sich dann diese ganze Gesundheitsgeschichte an und sie sah, dass die Psychologen, die haben ihn voll gepumpt mit Pharmazeutika, also mit was weiß ich welchen, ja. Die haben ihn diagnostiziert als schizophren. Und der Mann hat das akzeptiert und der Mann nimmt dann diese ganzen Medikamente. Und die Analytik schaut sich das alles an und dann sagt sie zu diesem Mann, kommt sie mit ihm ins Gespräch und dann sagt sie zu diesem Mann, ich sage Ihnen jetzt was, aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie das niemandem sagen. Und die Analytik sagte, Sie sind nicht schizophren, Sie sehen die geistliche Welt. Der Mann sah Engel, der Mann hört Stimmen und die haben ihn wirklich als schizophren diagnostiziert. Und Anna Lydia sagte, sie sind nicht schizophren, überhaupt nicht. Sie sind eine prophetisch begabte Person. Und der Mann sagte zu ihr, ah, und übrigens, Frau Doktor, hinter Ihnen steht ein großer Engel. Und die Anna Lydia sagte, sehen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, Sie sind nicht schizophren. Das war jetzt vor ein paar Wochenenden. Aber stell dir vor, wie haben wir unser Leben zu leben gelernt? Wir gehen unser Leben durch schwierige Phasen. Die sind ja Teil des Lebens, meine lieben Freunde. Weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, die Hölle auf Erden mehr zu lieben als den Himmel auf Erden. Was? Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Das ist alles noch dazu aufgezeichnet und bleibt dann festgeschrieben im Internet. Und dann kommen die ganzen Kommentare wieder. Ich schaue mir im Internet nichts an, ich höre mir nichts an, ich lese nichts, es ist alles okay. Jeder darf alles sagen, was er will über mich, das macht mir gar nichts aus. Leute schicken und sagen, hast du schon gehört, was im Internet über mich sagen? Sage ich, nein, ich höre, was Jesus über mich sagt, das genügt mir. Herzlichsten Dank. Der Rest der Welt kann sagen, was er will. Aber auf jeden Fall, weißt du, warum die Hölle auf Erden, ich mehr gelernt habe zu lieben mit dem Himmel auf Erden? Der Himmel ist für mich eine Realität geworden. Aber wenn ich durch die Hölle auf Erden gehe, dann lerne ich die Realität meines geliebten Jesus so wirklich kennen. Denn mein Lied geht mit der Hölle auf Erden nicht aus. Im Himmel geht es sowieso nicht aus. Aber wenn ich durch die Hölle auf Erden durchgehen kann, mit Jesus Christus immer noch als meinen Lobgesang, dann habe ich gelernt, als wahre Überwinder zu leben. Und viele Christen haben diese Einstellung, sobald es Schwierigkeiten gibt, wir laufen weg von den Schwierigkeiten, wir beten sie weg, wir schicken einen WhatsApp an alle Leute in unserer Gruppe und sagen, betet für mich, dass ich meine Probleme endlich lösen, anstatt zu sagen, Jesus ist mein Lobgesang und der Lobgesang bleibt auch in der Hölle auf Erden. Der Lobgesang bleibt im Chaos, der Lobgesang bleibt in schwierigen Situationen. Der Lobgesang bleibt, wenn der Arzt sagt, es gibt eine Hoffnung, weil derjenige, der mein Lobgesang geworden ist, ist eine Person und die hört nie auf zu singen. Und darum, Und darum habe ich gelernt, die schwierigen Phasen meines Lebens so richtig zu lieben. Denn wisst ihr, es scheint so, als der Gesang sogar noch lauter wird in den schwierigen Phasen. Du gehst durch schwierigen Phasen und aus deinem Herz bubbelt dieses Lied heraus und du merkst, wow, Jesus singt in mir. Er singt über die Umstände, er lacht über seine Feinde. Er sitzt auf seinem Thron, schaut auf die Feinde und lacht und sagt, das ist doch Kleinigkeit für mich. Habe ich doch schon alles besiegt. Was hat Jesus gesagt? In dieser Welt werdet ihr was haben? Trübsale, Bedrängnis. Und dann sagt er weiter, aber seid getrost. Warum sind wir getrost? Ich, nicht du. Ich, und nicht ich der Reinhard, sondern ich Jesus, sagt er. Ich habe die Welt überwunden. Und wir glauben ständig, wir müssen nochmal was überwinden, nochmal was schaffen, nochmal was. Nein, er hat die Welt für dich bereits überwunden. Und wenn er dein Lobgesang geworden ist, dann gehst du durch jede Phase deines Lebens und das Lied geht dir nicht aus. Und wie oft geht uns das Lied aus in schwierigen Situationen? Ich sag dir etwas. Eine der besten Entscheidungen, nicht die beste, eine der besten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe, ist, als ich erkannt habe, ich muss den Reinhard vom Thron seines Lebens kicken, so richtig runtertreten. Als ich gelernt habe, völlige Hingabe zu meinem geliebten Jesus ist der Schlüssel für fast alles. Nicht ich sitze auf dem Thron, sondern er sitzt auf dem Thron. Und wenn er auf dem Thron sitzen kann, dann hört das Lied nicht auf zu singen. Das verstummt einfach nicht. Da kannst du durch schwierige Phasen hindurchgehen. Das Lied geht einfach weiter. Und das ist ja wirklich siegreiches Christenleben. Wisst ihr, siegreiches Christenleben ist nicht, wir haben keine Probleme oder keine Schwierigkeiten mehr. Wir leben in einer anderen Kultur, die uns völlig fremd und konträr ist. Die brasilianische Kultur ist ja so konträr zur europäischen Kultur. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir leben mit täglicher Korruption, wir leben mit Regierungsbehörden, die einen versuchen, das Leben sauer zu machen. Wir leben mit Regierungsbehörden, die, wenn du nicht schmierst, geht gar nichts und wir weigern uns zu schmieren. Wir leben in ganz normalen Leben, mit ganz normalen Umständen, mit ganz normalen Schwierigkeiten, so wie jeder Mensch sie hat. Es ist ja nicht so, Reinhard hat nie mehr Probleme. Das hat er ja auch nicht. Reinhard hat nur Gelegenheiten und nicht Probleme. Aber wisst ihr, wenn Jesus mein Lobgesang geworden ist, wenn er mein Lied geworden ist, du kannst wirklich durch alles durchgehen und das Lied geht dir nicht aus. Es geht dir nur dann aus, wenn du den Fokus von Jesus nimmst. Dann geht dir das Lied aus. Und dann müssen wir was machen. Dann müssen wir irgendwo ein Lied wieder finden und das Lied passt dann nicht so richtig. Und dann müssen wir die Kraft finden in den anderen Leuten, die uns hoffentlich ein bisschen helfen, durch diese Schwierigkeiten durchzugehen. Und darum, ich habe etwas gelernt, was, ich weiß nicht, ich denke, vielleicht war es nicht so leicht für Debbie am Anfang, aber sie hat das recht gut gemeistert. Also ich sage euch, Debbie hat die Ehe mit mir gemeistert, besser wie jede andere Frau der Welt das hätte tun können. Die Debbie ist wirklich mein Hero hier auf dieser Erde. Und wisst ihr, ich habe eine Sache gelernt, die eigentlich ja für jede Frau furchtbar ist. Vor allem, weil ihr Frauen habt ihr so einen wunderbaren Mutterinstinkt. Und wisst ihr, wenn es mir beschissen geht, da will ich niemand neben mir herum haben. Niemand. Da lasse ich mich nicht bemuttern, da brauche ich keine Frau, die mich umarmt, nichts. Ich habe einen Stuhl zu Hause versteckt im Dachboden. Und da gehe ich hin, da will ich auf diesem Stuhl sitzen. Und wenn es mir so richtig dreckig geht, dann brauche ich das Mitleid von niemandem. Ich brauche meinen Stuhl und meinen Jesus. Und wenn ich da drin sitze ein paar Stunden, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber wenn ich nicht auf Jesus meinen Fokus lebe, dann geht auch mir das Lied aus. Dann geht mir die Kraft aus, dann geht mir das Lied aus, dann werde ich überwältigt, dann weiß ich nicht mehr, welche Entscheidung ich treffen soll. Und ich habe einfach gelernt, einfach immer wieder in der Ruhe deines Herzens den Fokus auf unseren wunderbaren Jesus zu legen. Und wenn dein Fokus auf Jesus bleibt, dann wirst du das Lied in deinem Herzen hören. Und das Lied, das du in deinem Herzen hörst, das kommt dann auch aus deinem Mund heraus. Er wurde mein Lobgesang. Und dann sagt er weiter in 1. Mose hier. Er sagte, aber er wurde auch mein Heil. Jesus Christus, der Herr, wurde unser Heil. Das Wort Heil, das wisst ihr ganz bestimmt, das beinhaltet ja viel mehr als die Errettung und eines Tages in den Himmel zu gehen. Es ist ja wunderschön, dass wir am Ende unseres Lebens in den Himmel gehen. Das stimmt ja, obwohl ich habe, als wir jetzt in Amerika waren, weil einer unserer besten Freunde an Krebs verstarb, ich habe zu Debbie gesagt, ich will endlich mal einen Christen sterben sehen, wie ein Christ sterben soll. Mit Lächeln auf den Lippen und sagen, hey Jesus, I'm coming, yay! Dieser Kampf um das, es ergibt mir einfach keinen Sinn. Debbie sagt immer, sei nicht so hart mit den anderen Leuten, du hast den Vorteil, dass du schon gestorben warst. Die waren ja alle noch nicht gestorben. Aber ich sage dann zu ihr, aber steht dir doch alles auch in der Bibel drinnen. Es steht drin, erzähl mal, soll ich dir erzählen? Wollt ihr die Geschichte auch hören oder nur sie? Ja, sie will. Aber viele von euch kennen die Geschichte vielleicht hier schon. Dann müsst ihr, egal, erzähl sie noch einmal. Ich tue dir den Gefallen und erzähle dir, aber das wird nicht mehr leicht sein für dich dann, das Leben auf dieser Erde. Da wirst du jeden Tag Heimweh haben nach dem Himmel. Das sage ich dir schon. Das für deinen Mann, der wird jetzt seine Frau verlieren. Zumindest wird er sie so verlieren, dass sie jetzt mehr abwesend sein wird, wie anwesend sein. Aber dann erzähle ich es euch. Es war vor vielen, vielen Jahren, vor 12 Jahren jetzt in etwa, dass ich hatte 2 prophetische Träume. Der erste prophetische Traum, wo der Herr zu mir im Traum erschien, er selbst im Traum erschien, und sagte, bevor dieses Jahr zu Ende geht, wirst du sterben und zu mir in den Himmel kommen. Ich sagte keinem Menschen was darüber, aber der Traum war real, ich wusste, er wird geschehen. Ich war noch jung, unsere Kinder waren Teenies. Und dann hatte ich später desselben Jahres im Oktober denselben Traum und da sagte Jesus zu mir das Gleiche und dann sagte er, aber ich werde dir die Möglichkeit geben, zurückzukommen auf die Erde oder ewig bei mir zu bleiben. Und dann habe ich das Debbie erzählt. Und da Debbie mich gut kennt und gewusst hat, dass meine prophetischen Träume immer in Erfüllung gehen, hat sie versucht, mich zu überzeugen davon, ihr zu versprechen, dass ich zurückkommen werde. Und ich habe gesagt, Liebling, ich kann dir das nicht versprechen, ich bin ja noch gar nicht gestorben. Und dann sagte sie, ich kenne dich ja so gut, du hast Jesus viel lieber als mich, du kommst sicher nicht zu mir zurück. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mitten in der Nacht wachte ich auf, weil jemand meine Hand drückte. Und Jesus stand bei meinem Bett, er drückte mich von der Hand und sagte, es ist Zeit zu gehen. Und mein Herz stoppte. Wir gingen raus aus dem Schlafzimmer in unser Wohnzimmer und mein Herz blieb stehen. Ich war für etwa 4 Stunden, hat mein Herz aufgehört zu schlagen und ich war mit Jesus im Himmel. Und wenn ich jetzt euch alles da erzähle, dann hätten wir sonst gar nicht mehr Zeit für, aber ich erzähle euch nur ein paar Kleinigkeiten. Wisst ihr, eines der ersten Dinge, die Jesus zu mir gesagt hat, er hat gesagt, Reinhard, ich habe dir gesagt, du kannst dich entscheiden, zurückzugehen auf die Erde oder hier bei mir zu bleiben. Aber entscheide dich weise, denn du kannst diese Entscheidung nicht ändern. Und ich dachte, ohne ein Wort zu sagen, ich dachte nur, wie die Debbie mich versucht hat zu beschwören, doch ja wieder zu ihr zurückzukommen. Und ich dachte nur, vielleicht soll ich mich entscheiden, zurückzukommen, die Debbie braucht mich. Und die Fachte Jesus, die kann ich nie in meinem Leben vergessen. Die haben mein Herz durchbohrt. Ah, wirklich? Du glaubst, die Debbie braucht dich? Du glaubst, du kannst mich ersetzen? Ich bin ihr Bräutigam, ich bin ihr Ehemann, ich bin ihr Liebhaber, ich bin ihre Heilung, ich bin ihre Befreiung, ich bin ihre Versorgung, ich bin alles für die Debbie. Sie braucht nur nah an mir leben, dann hat sie alles, was sie je brauchen würde. Wer denkst du, dass du bist, dass sie dich braucht? Ich sage euch, als ich nach 4 Stunden mich entschieden habe, zurückzukommen auf die Erde, ich weiß nicht, wie viele Monate ich zu Debbie gesagt habe. Lehn dich nie wieder in deinem Leben an mich. Lehn dich nie wieder an mich. Du darfst dich nicht an mich lehnen. Die hat sich immer an mich gelehnt. Ich habe gesagt, wenn du nicht an mich lehnst, und er nimmt mich vor dir, fällst du. Wenn du dich an ihn lehnst, kannst du nie fallen. Kannst du nicht fallen. Da kann ich gehen, da kannst du Witwe sein, da kannst du nicht mehr fallen. Das ist eine Unmöglichkeit. Immer wieder habe ich zu ihr gesagt, Jesus, an den lehnst du dich. Den machst du zu deinem Versorger, nicht deinen Ehemann zu deinem Versorger. Jesus ist dein Versorger, Jesus ist deine Heilung, Jesus ist alles. Und dann zeigte er mir den Himmel, er zeigte mir mein Haus. Ich habe Dinge im Himmel erlebt und gesehen, die sind unbeschreiblich. Und wisst ihr, alles beugt sich vor Jesus. Wir haben immer so diese Gedanken, wenn ich im Himmel komme, werde ich mit Moses reden und mit Elia und Petrus. Wenn du im Himmel kommst, das Erste, was du tun wirst, ist dich niederwerfen vor ihm und seiner Herrlichkeit und seiner Größe und seiner Ehrfurcht. Da interessiert dich ganz am Anfang einmal keinen, weder Moses noch Elia noch sonst jemand. Wo immer Jesus im Himmel ist, da beugt sich alles vor ihm. Alles, die Natur, die, alles beugt sich vor ihm. Und wisst ihr, und die Bibel sagt, jedes Knie wird sich beugen. Für mich ist es heute klar, nicht nur jedes Knie, weil die Bibel sagt, jedes Knie im Himmel und auf Erden und überall, unter dem Himmel, über dem Himmel, alles beugt sich. Und als ich im Himmel war, ich habe gesehen, wo Jesus mit mir durch den Himmel gegangen ist, wir gingen vorbei, sogar der Fluss kam aus dem Wasser und verbeugt sich in Ehrfurcht vor unserem geliebten Jesus. Die Bäume verbeugen sich, alles verbeugt sich in Anbetung vor dem König der Könige, dem alle Ehre gebührt für alle Ewigkeit. Und nach vielen anderen Erlebnissen, plötzlich sah ich, wie Jesus sich, ach, ich mag nicht über den Himmel reden, denn dann will ich gehen, dann will ich nicht mehr hier bleiben. Und als ich mir viele Dinge gezeigt hatte, plötzlich sah ich, dass sich Jesus ganz traurig anfühlte. Ich spürte das so stark. Im Himmel spürst du Dinge, die du hier auf dieser Erde gar nicht spüren kannst, weil das würde dein Körper gar nicht ertragen. Und plötzlich sah ich das Angesicht Jesus traurig und ich spürte auch sein Herz traurig. Und ich sagte, Jesus, warum bist du traurig? Das passte für mich nicht. Dieser Ort der Herrlichkeit, dieser Ort der überschwänglichen Freude, dieser Ort von diesem gewaltigen Erlebnis, da ist doch keine Traurigkeit. Und Jesus sagte nichts, er zeigte nur links von mir in diese Richtung, eine ganz, ganz, ganz weite Entfernung. Und ich sah da in der weiten Distanz etwas, das aussah für mich, als ob es da Gebäude waren, die nie fertig gebaut wurden, Häuser, die nie fertiggestellt wurden, aber angefangen wurden. Ich sagte, Jesus, was ist das? Und in dem Augenblick standen wir schon davor von diesen vielen Häusern, die nie fertig gebaut wurden. Und Jesus sagte zu mir, Reinhard, hat dir das Haus gefallen, das ich für dich bereitet habe? Habe ich gesagt, ja, das ist mein Traumhaus. Ich meine, kein Architekt der Welt könnte mir ein schöneres Haus bauen wie mein Haus im Himmel. Alles ist perfekt, die Farben, alles. Und dann sagte er zu mir, das habe ich für dich gebaut, weil ich dich so sehr liebe. Und ich sagte, Herr, was ist das hier? Was macht dich hier so traurig? Und er sagt, das sind die Häuser, die nie gebaut würden, weil die Menschen mich nie als ihren Erretter annehmen werden. Weil meine Kinder sind zu sehr besorgt um ihr eigenes Glück, anstatt dass sie besorgt sind um die Menschen, die mich nie kennengelernt haben. Und ich blickte in die Augen und er sagte zu mir, ich war als Kind ja sehr, sehr schwer sexuell missbraucht worden über Jahre hinweg. Er blickte mir in die Augen und er sagte, Reinhard, weißt du, dass ich den der Missbrauch genauso liebe wie den das Opfer, das er missbraucht habe? Ich bin ja für beide gestorben. Weißt du, dass ich den Mörder genauso sehr liebe wie das Opfer, das er ermordet hat? Ich bin für beide gestorben. Weißt du, dass ich nicht will, dass eine einzige Person in die Hölle geht, weil sie mich nicht kennt? Ich liebe beide, den Missbräucher und den Missbrauchten. Ich liebe das Opfer und den Täter. Ich liebe. Und als ich mir in die Augen schaute, mir wurde plötzlich bewusst, so eine Liebe gibt es auf dieser Erde ja gar nicht. Er liebt. Er liebt. Ich war am Anfang, ja, wisst ihr, und das ist etwas in mir drinnen oft, dieser Kampf. Ich sehe, wie diese Täter die Kinder missbrauchen. Ich sehe, wie Babys mit 6 Monaten vergewaltigt werden und das Leben zerstört wird. Und alles in mir will schreien für Rache. Aber wenn ich an den Himmel denke, sage ich, nein, Herr, der braucht Errettung. Der braucht nicht Rache, der braucht Errettung. Ja, er muss ins Gefängnis, um die anderen zu schützen. Das ist ja keine Frage, es ist ja eine andere Sache, die Opfer zu schützen. Aber es darf niemals sein, dass wir eine Herzenshaltung haben. Der Böse, der muss jetzt bestraft werden. Die Tatsache ist, wenn jeder Böse bestraft würde für alles, was er böse getan hätte, dann würde keiner von uns in den Himmel kommen. Wir würden alle in der ewigen Verdammnis sein. Du genauso wie ich. Und die Strafe, die lag auf ihn, damit wir heute Frieden haben können. Und Jesus hat so eine Sehnsucht danach, dass wir diese unendliche Liebe, die er hat für den Verlorenen, für den Sünder, für den Hoffnungslosen, für den, der nur Böses getan hat in seinem Leben, dass wir diese Leute in die Augen schauen können und sie lieben können. Und dass wir ihnen sagen können, hey, es gibt einen Platz für dich. Er will nicht, dass da sein Haus im Himmel gibt, das nie fertig gebaut wird, weil du niemals von ihm gehört hast. Es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Und wenn im Himmel Freude ist über jeden Sünder, der Buße tut, dann ist im Himmel auch Traurigkeit über jeden, der stirbt, ohne Buße getan zu haben. So, jetzt habe ich dir meinen Himmel erzählt. Aber stell dir vor, er ist unser Heil, sagt Moses und das Volk Israel. Hat er uns Heil gegeben? Ja, das hat er uns. Wie dankbar bin ich, dass er mir das Heil gegeben hat. Heute haben sich eine ganze Anzahl von Menschen bei mir bedankt. Die waren im Haus dort, wo ich untergebracht bin. Ah, Rainer, danke, wir dürfen so viel von dir lernen. Und ich sage, ja, okay. Lob ist wie Rauch, es ist okay, solange du es nicht einatmest. Im Herzen sage ich, Herr, hast du gehört? Sie sagen, danke. Ich sage den Leuten dann Folgendes, wenn es nicht Jesus wäre, du möchtest nicht in einem Raum mit mir sein, das garantiere ich dir. Ich war ein hartherziger, unbarmherziger Mensch, ohne Mitleid für irgendjemand, der schwach war. Ich konnte nicht weinen für die Schwachen, hatte kein Mitleid für niemand. Durch meinen eigenen Missbrauch war ich zerstört, kaputt, hartherzig, brutal. Keine nette Person. Und wenn es nicht Jesus wäre, dann verspreche ich dir, du möchtest niemals mit mir in einem Raum eine Stunde verbringen. Aber wenn Jesus nicht nur mir das Heil gegeben hat, wenn er zu meinem Heil geworden ist, weißt du, was das bedeutet? Heil beinhaltet ja nicht nur in den Himmel zu gehen am Ende unseres Lebens hier auf dieser Erde. Das Wort für Heil beinhaltet ja viel mehr. Es beinhaltet ja Heilung, es beinhaltet Versorgung, es beinhaltet Wohlstand, es beinhaltet Sieg, es beinhaltet das Gesamtpaket. Alles, was Jesus Christus für uns erworben hat. Und wir dürfen Heil nicht limitieren und begrenzen auf irgendwann am Ende dieses Lebens gehen wir in den Himmel. Jesus hat nicht gesagt im Johannes Kapitel 10, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben nach dem Tod auf dieser Erde. Er hat im Johannes 10 gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Leben und volles Genüge. Oder Leben im Überfluss. Und dieses göttliche Leben, das gehört jetzt auf dieser Erde uns. Und wisst ihr, als ich am Anfang begonnen habe, über den neuen Bund zu lehren, und ich dann immer wieder Menschen kennengelernt habe, die dann angefangen haben, das einfach zu missbrauchen für sich selbst und selbstsüchtiges, egoistisches Leben und den neuen Bund dazu verwenden, dass es mir jetzt besser geht auf dieser Erde und das war's, mehr gar nicht. Dann kann ich mich erinnern, ich habe gesagt, ich höre auf, das zu predigen, ich nehme das alles aus dem Netz. Ich will das nicht mehr, das will ich mir nicht ansehen. Ah, der Reinhard hat gesagt, also, alles gehört uns. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, dem Paulus ging es nicht besser. Der hat den neuen Bund und die Gnade gepredigt und dann musste er es korrigieren. Der hat gesagt, ja, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade übergroß. Und dann musste er schreiben, ja, heißt das dann, dass wir sündigen sollen? Ferne sei es von uns, wie können wir es sündigen, da wir die Sünde gestorben sind? Der hat gesagt, Reinhard, korrigier es einfach. Lehr einfach, dass der neue Bund in letztendlich, es geht um unsere intime Beziehung, nicht darum, was du alles für dich bekommen kannst. Und ich habe dieses, für mich zumindest, habe ich dieses Verständnis erlangt, dass alle diese herrlichen Dinge, die Gott geschaffen hat und die mir gehören, die sind so wie der Nebeneffekt, weißt du, der Nebeneffekt wie bei den Medikamenten. Der Nebeneffekt, der kommt einfach ganz automatisch, wenn du die Medikamente nimmst. Die haben alle Nebeneffekte. Und für mich, mein Heil, meine Heilung, meine Versorgung, alles, was mir gehört, ist der Nebeneffekt. Das wirklich ist er und ich zusammen. Und der Rest ist Nebeneffekt. Aber stell dir vor, wenn du plötzlich Jesus nicht mehr dafür hernimmst, um dir Heil zu geben, und Heil beinhaltet Heil, Heilung, Versorgung, es macht mein Herz traurig, wenn ich sehe, wie viele Christen sich plagen und Gedanken machen ums Geld. Das muss sich aufhören, liebe Geschwister. Weißt du, was ich persönlich glaube? Ich persönlich glaube, es gibt kaum einen Christen, der wirklich glaubt, dass Gott der Versorger ist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ah, wir reden davon, Gott ist mein Versorger, aber wenn wir die Rechnung nicht bezahlen können, wie wir reagieren, zeigt, dass wir gar nichts glauben. Wenn Jesus uns gesagt hat, jeder Tag hat Sorgen genug, jeder Tag hat Sorgen für sich genug, mach dir keine Sorgen um morgen. Stell dir vor, ich habe vor kurzem, wir hatten ein sehr hitziges Gespräch auf unserer Schule. Ganz, ganz hitzig, weil ich das Thema Geld angesprochen habe. Ich liebe es, über das Geld zu reden. Das ist eines meiner Lieblingsdinge, denn das siehst du, was im Herzen der Menschen drinnen ist. Da kommt das ganz flott raus, was tief in ihnen drinnen sitzt. Und ich habe zu diesem einen unserer Schüler, der da mit Investment arbeitet und sich recht viel verdient hat damit, und ich habe ihm folgende Frage gestellt, weil der war richtig aggressiv dort. Und ich erlaube das unseren Schülern, die dürfen alles sagen, was sie wollen, die sind frei, die dürfen mir widersprechen, die haben wirkliche Freiheit. Und dann stellte ich ihm eine Frage und ich sagte, ich möchte nur eine Frage stellen. Ich habe gesagt, wenn der reichste Mann dieser Welt, ich glaube heute ist das Elon Musk oder irgendeiner, ich glaube Elon Musk ist es, wenn der reichste Mann der Welt zu dir kommt und wenn er sagt, ich verspreche dir, dass du ab diesem heutigen Tag immer alles hast, was du brauchst und was du möchtest. Immer. Alles bezahle ich. Aber du darfst dir nie etwas für morgen weglegen. Ich habe gesagt, würdest du dein Leben so weiterleben, wie du es jetzt lebte? Und er hat sofort spontan geantwortet, niemals. Wenn ich die Garantie habe, dass bis ans Ende meines Lebens hier auf dieser Erde jeden Tag alles habe, was ich brauche, ich würde mir niemals mehr etwas für die Zukunft sammeln. Und ich sagte ihm, warum sammelst du denn für die Zukunft, wenn Jesus das versprochen hat? Dann habe ich ihm eine zweite Frage gestellt. Ich habe gesagt, wenn Jesus jetzt in diesen Raum kommen würde und sagte, in 3 Stunden komme ich zurück, Leben auf dieser Erde ist dann zu Ende. Würdest du, was die Finanzen betrifft, dein Leben gleich weiterleben, wie du es jetzt lebte? Niemals, hat er gesagt, niemals. Und das hat mir gezeigt, wie absurd wir eigentlich über Geld denken und wie wenig simples Vertrauen wir eigentlich haben, dass er wirklich unser Versorger ist. Und da müssen wir auch in Europa, und ich spüre, dass das jetzt eine prophetische Warnung für die Europäer ist, ihr müsst das so schnell wie möglich in eurem Herzen regeln. Denn wir in Europa, wir haben uns in Sicherheit gewiegelt. Wir haben uns wunderbar in Sicherheit gewiegt. Ach, die Regierung sorgt. Ach, die Energieversorgung wird immer da sein. Wasser wird es immer geben. Aber ich werde euch sagen, es werden Zeiten kommen, wenn du in deinem Herzen nicht sicher bist, dass Gott dein Versorger ist und Gott sich um dich kümmert, dann wird es dir nicht so gut gehen, wie es dir heute geht. Aber wenn du in deinem Herzen dieses Problem ein für alle Mal löst, dass er, der liebevolle Vater, dein Versorger und deine Versorgung ist, dann kannst du mit einer Sicherheit, mit einem Frieden, mit einer Ruhe in die Zukunft blicken. Denn wenn es sein muss, wird er auf deinem Tisch Brot vermehren. Wir müssen diese Sache in unserem Herzen endlich wirklich lösen, dass wir zu dieser Sicherheit kommen. Er ist mein Heil. Heil bedeutet Heilung, Rettung, Versorgung, Sieg. Er ist es, die Person ist es. Denn dass die Dinge von ihm kommen, das haben wir ja gelernt und wissen wir. Aber jetzt müssen wir zu dem Punkt kommen, wo er als Person, Jesus Christus, mein Heil geworden ist. Er ist meine Versorgung, er ist mein Sieg, er ist mein Lied, er ist meine Stärke, er ist alles, was ich je in meinem Leben brauchen werde, damit mein Leben so sein kann, dass es ständig in diesem herrlichen, mehr als Überwinder leben kann. Und wisst ihr, und darum, ich sage, vor kurzem habe ich unserem Daniel drüben gesagt, ich habe gesagt, Daniel, es ist eigentlich egal, was ich versuche zu predigen, es kommt immer wieder auf Jesus zurück. Ich kriege ihn nicht weg aus meinen Lehren und aus meinen Predigen. Egal, worüber ich rede, er ist immer wieder da. Und wisst ihr, du kannst dir durchschauen, die Bibel. Jesus, als er mit den Jüngern zu Emmaus ging, was tat er da? Er offenbarte sich selbst anhand der Schriften und der Propheten. In Wirklichkeit, wenn du beginnst, den neuen Bund zu verstehen, dann findest du Jesus ja fast auf jeder Seite der Bibel. Er ist überall da. Und meine Frage an dich heute ist er dein Lied? Ist er deine Stärke? Ist er dein Heil? Oder ist deine Stärke noch in dem, was du dir zurecht schaffst? Ist deine Stärke noch in dem, was du alles machst, was du alles schaffen kannst? Und wisst ihr, und das ist eben genau dieser Punkt, wo wir in diese Ruhe kommen müssen. Ist Urlaub schön? Ja. 3 Leute haben ja gesagt. Ist Urlaub schön? Aber wenn du Urlaub brauchst, weil du innerlich nicht zur Ruhe bist, hilft dir der Urlaub auch nichts. Denn du kommst vom Urlaub mehr gestresst zurück, als du eigentlich in Urlaub gefahren bist. Ist es nicht so? Wie viele Leute kenne ich, die machen alles, um zur Ruhe zu kommen und darum fahren sie 2 Wochen auf Urlaub und nach 2 Wochen holst du sie ab am Flughafen und das ist nur Stress. Ich denke mir, du liebe Zeit, mit dem Geld hätte ich ein paar Kinder retten können. Und du hättest weniger Stress, als du jetzt hast. Uns wurden jetzt 4 Tage Urlaub geschenkt auf der Lüderen Alp. Und das war eines der schönsten Geschenke, die ich seit langem bekommen habe. Wirklich, wir haben diese Tage so genossen. Debbie und ich einfach genossen, genossen, genossen. Es war so schön. Nach diesen 4 Tagen habe ich gesagt zu ihr, Liebling, machen wir mal ein Jahr Urlaub? Wir 2 alleine? Und Debbie hat gesagt, ja, machen wir es. Ohne Internet, ohne Connection, einfach nur du und ich ein Jahr lang irgendwo hin. Aber wisst ihr, ja, Urlaub war wunderschön. Ich habe diese 4 Tage wirklich genossen. Wir haben jeden Augenblick genossen. Debbie auch fast jeden Augenblick. Bis sie mir das schönste Hochzeitstagsgeschenk gemacht hat, das sie mir je gemacht hat. Zum 36. Hochzeitstag schenkte sie mir eine Wanderung auf den Bergen 20 Kilometer. Mit nicht gutem Schuhwerk. Ja, also sie hat da wirklich große Opfer gebracht. Aber wisst ihr, denk mal drüber nach. Wenn Jesus meine Stärke ist, dann kann ich den Urlaub genießen, aber ich brauche ihn nicht, um stark zu werden. Wenn Jesus mein Lobgesang ist, dann kann ich die Lieder genießen, aber ich brauche keine Lieder mehr, um mich zu stimulieren, damit ich mich besser fühle. Denn das Lied lebt in mir. Wenn Jesus mein Heil geworden ist, alles, das mein Versorger, meine Errettung, meine Zukunft, meine Stärke, alles, dann kann ich alles auf dieser Welt, das mir hier vom Herrn geschenkt wird, wirklich genießen, ohne es haben zu müssen. Und das ist der Punkt, zu dem wir hinkommen. Ich habe immer wieder den Leuten gesagt, hör zu, wenn du irgendetwas brauchst, um glücklich zu sein, außer Jesus, dann wirst du in deinem Leben nicht glücklich sein. Du kannst das schönste Haus haben, du kannst das größte Auto haben, du kannst die besten Urlaube haben, du wirst nicht glücklich zu sein. Aber wenn dich Jesus mal so richtig befriedigt und glücklich gemacht hast, dann kannst du all die anderen Dinge auch so richtig genießen. Und das ist ein Geheimnis, wo ich nicht Worte finde, um es auszudrücken. Ich erlebe etwas persönlich in meinem Leben, das kann ich nicht ausdrücken. Ich weiß gar nicht, wie es zu beschreiben ist, aber ich erlebe es. Nämlich, du kannst mir alles nehmen, was ich habe, und ich werde ganz sicher der glücklichste Mensch der Welt sein. Und weil ich nichts brauche, um glücklich zu sein, kann ich alles, was ich bekomme, genießen. Und das ist ein Phänomen. Ich habe diese 4 Tage genossen, jeden Augenblick genossen, so richtig genossen. Das Essen war gut, das Brot war das beste Brot, das ich je gegessen habe. Es war alles einfach perfekt. Aber hätte ich es nicht gehabt, wäre ich nicht unglücklicher gewesen. Und das verstehen Leute nicht, weil das kannst du dir gar nicht erklären. Wenn Jesus mal mein Alles geworden ist, dann wirst du alles erst so richtig genießen können. Aber wenn Jesus nicht dein Alles geworden ist, dann wirst du nichts in Wahrheit genießen können. Denn du wirst immer nachjagen, nachjagen, nachjagen, um Ruhe zu haben, um Frieden zu haben, um Glück zu haben, um Freude zu haben. Und dann denkst du, wenn ich das schaffe, dann bin ich ähnlich glücklich, und dann wirst du auch nicht. Wenn ich das habe, dann bin ich ähnlich im Frieden, hast du auch nicht. Wenn ich die Rechnung bezahle, dann mache ich mir ähnlich keine Sorgen mehr, und du machst dir trotzdem noch Sorgen. Aber wenn er mal zu allem geworden ist, zu allem, dann hast du ein Lied, das ständig aus dir klingt. Dann hast du Kraft, die dir niemals ausgehen wird. Also ich möchte euch ermutigen, dass ihr ab diesem Zeitpunkt Folgendes macht. Dass ihr sagt, Jesus, ich habe viel gelernt, im nehmenden Glauben zu nehmen, was du mir gegeben hast. Und jetzt lerne ich im nehmenden Glauben, dich zu nehmen. Dich. in der Stille meines Herzens zu sagen, du bist mein Lied. Und dann hör auf dein Herz und lass das Lied klingen. In der Stille deines Herzens zu sagen, du bist meine Kraft. Verinnerlich das mal in deinem Herzen. Nimm dir die Zeit dazu, zu verinnerlichen, dass die Kraft in dir lebt und die Kraft eine Person ist. Dann geht dir keine Kraft mehr aus. Verinnerliche in deinem Herzen, dass er die Person alles ist, das du je brauchen wirst. Und wisst ihr, und ich bin sehr dankbar, dass meine liebe Debbie gelernt hat, nicht mehr auf mich zu lehnen, sondern sich auf Jesus zu lehnen. Heute weiß ich, wenn mein Leben jetzt in diesem Augenblick zu Ende würde, ihr Leben würde nicht auseinanderfallen. Sie würde mich vermissen, denke ich schon ein bisschen. Aber ihr Leben wird nicht auseinanderfallen. Und das brauchen wir für die Jahre, die auf uns zukommen. Für die Jahre, die auf uns zukommen. Wo die Finsternis um uns finsterer werden wird. Da brauchen wir genau das, dass wir durch die Finsternis hindurchgehen können und sagen, du bist mein Lieb. Du bist meine Stärke. Du bist mein Alles. Du bist meine Nahrung. Wenn ich dich esse, bin ich zufrieden. Wenn ich dich trinke, dann bin ich gesättigt. Mit dir habe ich die Fülle meines Herzens gefunden. Und das war ja das Problem vom Menschen an, von Anfang an. Gott wollte ja immer, dass es dem Menschen gut geht. Immer. Schau dir den Garten Eden an. Gott hat diesen Garten Eden so perfekt geschaffen, so vollkommen geschaffen. Die Versorgung war ja so genial. Der Mensch hatte viel mehr, als der Mensch zum Leben benötigte. Gott hätte dem Menschen noch 10 Obstbäume hineingegeben können mit allen Vitaminen und allen Kräutern, allen Früchten, allen Mineralstoffen und hätte sagen können, leb. Aber tausende Obstbäume gibt es. Ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert. Es gibt über 1000 verschiedene Obstbäume. Ich könnte euch Obstbäume sagen, die habt ihr noch nie davon gehört. Die leben in Brasilien, sind die ganz normal. Und Gott hat einen Überschwang geschaffen und erst danach hat er den Menschen geschaffen. Gott wollte, dass der Mensch alles genießt, was er braucht, um ein herrliches, siegreiches, fruchtbares Leben zu leben. Und was war die Strategie des Teufels? Die Strategie des Teufels sollte Gott gesagt haben. Aber in Wirklichkeit stellte der Teufel ja nicht das Wort Gottes in Frage, sondern den Charakter Gottes in Frage. Ich werde euch zeigen, warum. Weil im 1. Mose 2, Vers 16, könnt ihr mir da bitte hinaufgeben, 1. Mose 2, Vers 16. Schaut mal, was in 1. Mose 2, Vers 16 geschrieben steht. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Was war das erste Gebot? Nicht, iss nicht von dem Baum. Das erste Gebot war, iss von jedem Baum nach Belieben. In Wirklichkeit, das hat der Teufel ignoriert. Und den nächsten Vers hat er sich verbissen dran. Ah, sollte Gott gesagt haben, wenn du isst, musst du sterben. Der Teufel hat die Güte Gottes völlig ignoriert und hat sich nur auf das konzentriert, wo Gott gesagt hat, hey, greif den nicht an. Und Eva hat sich darauf eingelassen, auf das Spiel, dass Gott in Wirklichkeit ihr etwas verbieten wollte, weil noch etwas fehlt in ihrem Leben. Und die Bibel sagt dann, dass die Eva schar den Baum an, dass er gut war anzusehen und gut zu essen. Aber die Bibel sagt auch, dass alle anderen Bäume genauso waren. Stell dir vor, wenn der Teufel gekommen wäre und gesagt hätte, Eva, iss doch von dem Baum, hätte er niemals gewonnen. Wenn ich zu dir sage, hör, hier ist ein Franken, bitte greif den nicht an. Und hier hast du 500.000 Franken, die gehören dir, aber greif den Franken nicht an. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, nimm den Franken, das ergibt nicht mal mehr Sinn. Der muss zuerst mal in Frage stellen, ob ich wirklich will, dass du die 500.000 Franken auch hast. Und wenn er in deinem eigenen Herzen dich zum Zweifeln bringen kann, wie gut ich bin, wie toll ich bin, wie genial ich bin und wie gerne ich dich versorgen will mit allem, erst dann wird der Franken für dich interessant. Und genau das war die Strategie des Teufels. Gott hat zuerst geboten, von allen Bäumen dieses Gartens iss nach Belieben. Er hat es geboten, nicht nur gesagt, sie können es tun. Das war ein Gebot. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gab hier im Garten Eden, war, ihn und seine Versorgung zu genießen. Und wenn sie das ergriffen hätten im Herzen, hätten sie nichts mehr gebraucht und die Versuchung wäre keine Versuchung gewesen. Und genau da hat die Religiosität und die Religion so viel kaputt gemacht. Gott als verbietenden, harten Gott darzustellen, anstatt Gott darzustellen als diesen genialen, herrlichen, liebevollen Versorger, der er tatsächlich ist. Und was ist das Problem? Das Problem ist bis heute dasselbe. Wir versuchen das, was wir nur von Gott bekommen sollen, von anderen Quellen zu bekommen. Das ist das gleiche Urproblem. Wir versuchen Friede bekommen, indem wir äußere Dinge in unserem Leben ändern. Wir versuchen inneres Glück zu bekommen, indem wir äußere Dinge haben, die uns Glück geben. Wir suchen so viele Dinge, die wir in unserem Herzen, die uns ja zustehen. Gott hat uns ja nicht geschaffen, dass unser Leben ein chaotisches, schwieriges, zerbrochenes Leben ist. Nein, Gott hat uns geschaffen, dass wir das Leben genießen. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss habt, im Genuss habt. Nur in dem Augenblick, wo wir diesen Genuss außerhalb von Jesus Christus suchen, da kriegen wir das Problem. Und darum, wenn du Jesus, wenn du es heute schaffst, diese Reise zu beginnen, dass er dein Alles wird, dann wirst du plötzlich alles genießen, aber nichts mehr brauchen, um Genuss zu haben. Plötzlich kannst du das schönste Auto fahren, aber du brauchst das schönste Auto nicht. Plötzlich kannst du in einer wunderbaren Wohnung leben, aber du brauchst die wunderbare Wohnung nicht. Vor 1,5 Jahren kam ein Geschäftsmann auf uns zu und er sagte, Gott hat mir gesagt, ich muss euch die Miete zahlen von dem Haus für die nächsten 2,5 Jahre. Und er bestand darauf, uns einen Palast zu mieten. Stell dir vor, unser Haus hat 10 Schlafzimmer und 10 Badezimmer. 1250 Quadratmeter Wohnfläche. Und Gott weckte mich in der Nacht auf, um mein Herz zu konfrontieren, weil ich wäre nicht bereit, das Geschenk anzunehmen gewesen. Und dieselbe Nacht hatte Debbie einen prophetischen Traum, in dem Gott zu Debbie sprach, dass wir genau ein Haus in dieser Größe brauchen werden, weil eben das, was auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren. Und ich wusste nicht, was in ihrer Nacht im Traum geschah und sie wusste nicht, was mit mir geschah, als Gott mich aufgeweckt hatte. Und dann war meine große Sorge, ja, wenn ich jetzt in so ein riesen Haus mit 1250 Quadratmeter einziehe, und es leben auch eine ganze Anzahl andere Leute mit uns, aber kann ich dann je wieder in einer simplen kleinen Wohnung leben, nämlich dort, wo ich hin will, direkt neben dem Waisenhaus. Ich will bei den Waisen leben. Und ich habe zu Debbie gesagt, Liebling, können wir es in unserem Herzen, dass wir, wenn wir nach ein paar Jahren hier ausziehen, wieder ganz simpel und einfach in einer kleinen Wohnung leben? Und Debbie hat gesagt, nicht nur können wir es, wir werden es wollen. Wir wollen ja nicht in so einem riesen Palast leben. Sie hat wahrscheinlich das Putzen gesehen und nicht das Wohnen. Aber wisst ihr, wir leben in diesem herrlichen Haus, mit eigenem Schwimmbad, mit Garten, mit einem Hund, wunderschönen Berner Sennenhund, den meine Frau über alles liebt. Und wir leben in diesem Haus und Leute kommen zu uns, unser Haus ist ständig voll, also ständig ist Betrieb in unserem Haus wie in einem Hotel. Debbie hat gesagt zu mir vor ein paar Wochen, ich fühle mich nicht wie deine Ehefrau, ich fühle mich wie eine Hoteldirektorin. Ständig, der kommt, der geht, Bett neu überziehen, ständiges Aus und Ein. Und wisst ihr, und Leute kommen zu uns und sagen, wow, ihr lebt in diesem Haus. Und ich muss den Leuten sagen, weißt du was, ich war in meiner kleinen Wohnung in dieser heißen, verrückten Stadt Goiânia, wo man nach 10 Uhr nachts nicht raus auf die Straße gehen kann, weil es viel zu gefährlich ist. Und jetzt lebe ich in einem Haus, das ja sicher ist. Ich habe den Leuten gesagt, weißt du, was das Interessante ist? Ich war um nichts glücklicher in der kleinen, heißen Wohnung, wo 365 Tage im Jahr nur Hitze ist, ohne Klimaanlage, war ich nicht glücklicher, als ich jetzt bin in diesem Palast. Es hat sich in mir nichts geändert. Ich bin hier glücklich, ich war dort glücklich, ich bin einfach glücklich. Und als ich das erlebt habe, so richtig persönlich erlebt habe, da wurde mir bewusst, wenn er mein Alles ist, kannst du alles genießen, aber brauchst du nichts mehr, um Genuss zu haben. Weil er wurde dein Genuss. Und zu diesem Punkt müssen wir als Christen hinkommen. So wie Paulus gesagt hat, ich kann alles, ich habe es gelernt. Durch Christus kann ich alle. Meine Freunde, wir werden Pause machen. Ich werde hier rüber gehen. Ist die Zither irgendwo hier? Weil die Zither, die ist nicht hier. Ha? Die hat gesagt, dass ich vielleicht rübergehen muss in einen anderen Raum. Ich möchte das nur kurz klären. Muss ich rüber zum Bücher unterschreiben oder bleibe ich hier? Ich bleibe hier? Okay, ich bleibe hier, wurde mir gesagt. Ich werde hier drüben zum Tisch gehen. Ihr habt eine halbe Stunde Pause in etwa, ein bisschen mehr, 35 Minuten. Um 16.30 Uhr geht es weiter und dann werden wir schauen, was wir tun, was wir machen, was der Herr zu uns sagt. Ihr seid ein tolles Publikum. Ihr sitzt so geduldig und hört mir so gut zu. Danke, danke, danke. Bis bald. Streckt euch, dehnt euch, lauft herum, macht was.